Sonntagabend, 18 Uhr, Weltraumaffen. Wie immer live und ja. gut. Ich stimme dem zu. Der Vorschlag. Dafür, wie steht's mit euch? Die ja. dressierten Sexobjekte der linken Weltverbesserer. Generation Pfefferspray. Nein heißt nein, Leute, merkt euch das. Oh, ja, es ist wieder Sonntagabend und wir sind wieder zu viert hier. Ich bin der Mars und außerdem sind hier noch der Orehov. Hallo. Der Ebel im Weltraumaffenkleid. Juhu! Und der Chris, den der Ebel sich auch gleich einblendet. Niemand. Also. Oh ja, das ist prima. Gamergate sollte ja den meisten Leuten ein Begriff sein. Und es ist zwar schon 2,5 Jahre her, aber es gibt immer noch Leute, die sich frisch dazu bekennen, Gamergate zu unterstützen. Und in ja, dem Fall ist es unsere Lieblings-Uschi. Ach ja. Über Spiele schreiben hat nichts mit in der Gamer-Branche sein zu tun. In der Games-Branche sein zu tun. Warum verwechseln Leute das immer? Spielejournalismus sollte vorrangig Journalismus sein, nicht anders. Also nichts anderes. So, ja. Ja, hätte man von ihr nicht erwartet. Ja, das sind halt so die Sonnenblicke so von Selbsterkenntnis und von so, das scheint manchmal durch. Naja, aber Spaß beiseite, in Wahrheit. In Wahrheit ging es darum, dass sich irgendjemand über Frauen, also darüber beschwert hat, dass es zu wenig Frauen in der Spielebranche gibt, woraufhin irgendjemand anders gemeint hat, aber es gibt doch so viele Journalistinnen. Und woraufhin sie halt eben meint, das ist doch nicht das Gleiche. Ach so, okay, nein, okay, ja, dann. Warum musst du Kontext hinzufügen und warum zerfällt das dann alles? Komm schon. Also ich hoffe, dass Frau Kühners jetzt nicht meine Frau entführen tut und sie zwingt, in die Spielebranche einzusteigen. Ja, da gibt es auch fies lange Arbeitszeiten, dann siehst du die nicht mehr. Das Ganze. Gut. Da spielt deine Frau so professionell Dota, Alter. Ja. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Uschi, wie man auch an ihrem neuen kleinen Emoticon da sehen kann, hat sich einen Hund gekauft. Vielleicht kriegt der jetzt irgendwie den größten Teil von der Zuwendung ab und das Internet kriegt irgendwie ein bisschen Ruhe. Ich dachte, das wäre jetzt so wie dieses blaue Ding von Twitter. Nee, sie ist da schon auch, sie hat schon Bilder gepostet und die ganze Gemeinde hat schon gemacht. Du bist verifiziert und du bist ein Hund. Dachte ich jetzt. Na gut, ist er denn auch kastriert, der Hund? Ich hoff's. Sonst die toxische Maskulinität kriegst du von dem Teppich nicht mehr runter irgendwann. Kannst du schrubben, solange du willst. Ja, die Uschi. Ich habe es bisher geschafft, mir das bis zur Hälfte anzuhören. Okay. Wer ist das denn? Frau Stukowski. Ja, ich weiß, man erkennt die immer nicht auf den Bildern, weil die da so normal aussieht auf den Bildern. Normal? Welche Bilder normal? Also ja, das hier kannst du nicht meinen eigentlich. Ich meine, okay, wie eine normale, geistig gesunde Person, sympathische Person. Die toten Augen von Berlin. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Auf jeden Fall ist das ein Special vom WDR, 25 Minuten lang. Und wie gesagt, ich habe ungefähr 12 geschafft, bevor ich nicht mehr konnte. Aber ist ganz interessant. Also ist jetzt ein heikles Thema, das anzusprechen. Aber es geht darum, dass sie selber sagt, also sie ist missbraucht worden in ihrer Jugend. Und sie erzählt die Geschichte auch. Und ja, also sie sagt halt, sie habe nicht verstanden, was ihr da passiert ist, was der Mann, also ein Musiklehrer von ihr, der ist mit ihr irgendwie, der hat ihr angeboten, sie nach Hause zu fahren, ist dann mit ihr in den Wald gefahren und hat sie dort vergewaltigt, sagt sie. Aber sie habe nicht verstanden, was da vor sich gegangen ist. Und ich habe dann halt überlegt, okay, das kann natürlich sein, das kann alles passen, aber dann hat der Moderator sie gefragt, wie alt waren sie denn da? Und sie sagt 16. Und da habe ich mir halt überlegt, wie man mit 16 nicht verstanden haben kann, was da passiert ist. Mit 16 hattest du das doch auch schon in der Schule dran. Also so. Naja, aber auch mit 16. Und auch was sozusagen Bezugspersonen nicht machen dürfen, gibt's mit 16 auch schon in der Schule zu lernen. Also. Und also deswegen, ich will dir da keine Vorwürfe machen oder irgendwas, aber vielleicht hat das auch da, also dieses nicht adäquate Verarbeiten damit zu tun, dass sie heute diesen Tunnelblick hat. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall, weiter habe ich es einfach nicht geschafft, weil das ist, ich kann dieses Gejammer von der Frau einfach, das ist so anstrengend, dazu zu hören. Und auch wie bei allen von diesen Vertreterinnen eine mitleiderregende Oberflächlichkeit und kindliche Argumentationsweise. Traurig. Das Ding ist halt, natürlich ist es dann auch schon ein schweres Schicksal und so. Aber wenn er jetzt mit 15 oder mit 17 von einem Schwarzen verprügelt wird, und dann wirst du ja dann später auch nicht Aktivist gegen jegliche Einwanderung von Schwarzen, weil die alle kriminell sind. Also weißt du, das, und so macht sie halt für mich so den Eindruck. Also es würde ihren Aktivismus oder so ein Stück weit erklären, dass er halt da einfach so einen Hass auf die Gesellschaft hat über das, was ihr da passiert ist und speziell halt über männliche Gesellschaft. Also das macht sie aber auch irgendwo ein bisschen menschlicher, finde ich. Also ja. Einfacher nachzuvollziehen. Wenn jemand ein Ideologe ist, ohne irgendwie ein Schicksalereignis, ist es immer schwerer, irgendwie da noch Menschlichkeit zu sehen. Wenn du dann irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis hast, das ist dann, es wird menschlicher. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wollte das auch gar nicht wertend jetzt mit dem 16 Jahre und so, sondern eher so als Knackpunkt vielleicht, wo jemand halt einfach dann in einen Extremismus irgendeiner Art abdriften kann, weil er sich in seiner eigenen Geschichte einmauert praktisch. Ist ja mit dem Black Hitler da aus den USA auch so. Der hatte doch auch einen Kumpel, der erschossen worden ist, sondern wollte man keine Schweigeminute in der Schule für ihn haben. Und seitdem ist er halt so Black Nationalist Aktivist in den USA. Und das ist halt so, alle Weißen sind gammelig und alle Weißen sind rassistisch und gib uns Reparationszahlungen und guck dich an, Alter. Privilege. Naja, aber da würde ich schon sagen, dass die Leute halt eben trotzdem eigenverantwortlich sind für die Schlüsse, die sie ziehen. Ich bin einfach zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was mit einem passiert, sondern wie man damit umgeht. Und wenn man merkt, dass das, was man tut, einem doch nicht wirklich das so zu sein scheint, was man gerne machen würde, dann sollte man damit aufhören. Also deswegen, klar, natürlich, dann passieren schlechte Sachen mit Menschen, aber das bedeutet nicht, dass du dich dann auch in diese Form dann vorbestimmt bist zu entwickeln. Du kannst in jedem Moment, wenn du genug Selbstkontrolle aufbaust, sagen, dass du das sein lassen möchtest und einfach diese Taten nichts tun. Ja, aber ich meine, solche Sachen gehen nicht selten mit Depressionen etc. pp. Ja. Einher, und dann bist du oftmals nicht, eben gerade nicht in der Lage, da einen aktiven Ausweg zu suchen. Also klar, natürlich kann man da jetzt geteilter Meinung drüber sein. Es gibt Leute wie meinen Vater zum Beispiel, die immer sagen, das liegt nur am Wollen. Ja. Und es gibt andere Leute, die sagen, sowas, es hat auch mit Biochemie zu tun in deinem Gehirn etc. pp. Deswegen ist mit Wollen da allein nichts zu machen. Also, nee, es hat definitiv mit beiden Faktoren zu tun. Nicht jeder ist in der Lage, das so zu differenzieren und zu kontrollieren und dann noch umzusetzen. Also ein Bewusstsein darüber zu haben, in welchem Zustand man ist, haben Leute auch. Hat auch nicht jeder. Das ist auch so etwas, was halt erstmal gekonnt werden muss. Ja? Und natürlich, es liegt alles nicht nur am Wollen, aber es ist halt wirklich so eine Sache von, wenn du weißt, dass etwas nicht stimmt, hast du trotzdem nicht eine einzige Möglichkeit, wie du damit umgehst. Du kannst, ja, aber ich meine, es gibt schon lateinisches Sprichwort, ich sehe das Gute, aber das Schlechte tue ich. Also. Ja, genau sowas. An sowas hängt sich das dann auf. Ja. Ja, ist halt echt schwierig. Aber ja, ist auf das jeden Fall wieder hier so ein Ding von wegen das gesamtgesellschaftliche Problem. Ne? Also dieses Zitat jetzt hier, was ich hier hervorgehoben habe. Alltäglich Beobachtungen reflektiert dabei das Spielen von Geschlechterrollen im Kleinkindalter, da fängt es schon an. Ungleichheit in der Sprache und die Einschränkung individueller Freiheiten durch Konventionen, ja, was auch immer damit gemeint ist. Ja, und wenn du gesellschaftliche Konventionen hast, dann gab es noch nie Jugendliche, die gesagt haben, oh, diese Konvention lehne ich jetzt einfach mal aus irgendwelchen x-beliebigen Gründen ab. Das ist doch eigentlich das Schönste, was man hat als Jugendlicher, sich gegen alles und jeden aufzulehnen und sich dabei auch noch so vorzukommen, als hätte man recht. Also keine Ahnung, das ist doch eigentlich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, und es hat auch immer die alten Leute gegeben, die sich dagegen gestellt haben und gesagt haben, denen gehört der Arsch versohlt oder rasiert den Langhaarigen mal die Köpfe. Also den Widerstand hast du immer, den hat nicht nur Frau Stokowski oder Frau Uschi oder mehr. Ja, jetzt ist es Sexismus. Ja, genau, jetzt ist es auf einmal Sexismus. Oh ja, Stokowski die Zweite, das, nachdem sie etwas menschlicher wirkt durch diese Geschichte und das Interview, haut sie dann gleich was hinterher, was diesen ganzen Eindruck wieder komplett versaut, beziehungsweise ich glaube, das hier kam vor dem Interview. Ja. Sie beschäftigt sich in ihrer Kolumne im Spiegel hier mit der Frage, gibt es denn wirklich diese Möglichkeit für eine Frau, die Karriere eines Mannes mit einem unverhältnismäßigen Vorwurf oder einem unwahren Vorwurf von Vergewaltigung oder sexueller Belästigung zu zerstören? Und sie macht sich die große Mühe darzustellen, dass das so einfach ja gar nicht ist. Weil wenn es so wäre, was hindert uns? Gibt es nicht genug ätzende Leute, die man auf diese Art loswerden könnte? Ist es nicht geradezu fahrlässig, das Boten Rechtspopulisten und Ausbeuter an der Macht zu lassen, wenn man sie so einfach unschädlich machen kann? Vergewaltigungsanschuldigung als politische Waffe. Das kenne ich noch von den Nazis. Die haben die Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgerufen, überall zu verbreiten, dass alle alliierten Truppen einfach nur überall rum vergewaltigen und dass deswegen der Widerstand besonders groß sein muss. Ist mir jetzt irgendwie spontan dazu eingefallen. Ja, mir fällt zum Beispiel der Andreas Türk ein von RTL, der ist jetzt kein Politiker oder Rechtspopulist oder irgendwas, das war so ein Zweite-Reihe-Moderator, der da schlechte Spielshows moderiert hat und der hat nach der Geschichte nie wieder einen Job gekriegt im Fernsehen, obwohl er nie verurteilt worden ist. Also das ist passiert, Frau Stokowski. Es ist also nicht so, dass das irgendwie aus dem Fantasy-Bereich kommt, was das dieses Thema. Aber nein, also sie glaubt, das geht nicht. Es gibt für Leute, die mit Missbrauchs- oder Belästigungsvorwürfen konfrontiert wurden, Schlupflöcher von der Größe des Weißen Hauses. Haha, Bill Clinton, haha. Und dann geht es halt hier um einen gefeierten Regisseur, Polanski, denke ich mal, oder Woody Allen, über die sie spricht. Und halt hier noch der Geil, wie er ausrastet. Ja, also es wird die ganze toxische Maskulinität wird bedient. Machtgeile Politiker, abgefahrene Schauspieler. Ja. Männer, mit einem Wort. Ekelhaft. Männer, ekelhaft. Was ist mit denen, die weniger Macht haben, ja. Weniger Macht als wer? Weniger Macht als Frau Stokowski? Irgendwelche Leute anzuschwärzen da? Wenn es so einfach wäre, bla bla bla bla bla, dann müssten Frauen mit einem Mindestmaß an krimineller Energie das doch tun. Dann hätten linksextreme Feministinnen längst die AfD zerstört. Ich schwöre, längst. Zack, eine Gang gegründet. Zack, Flaschen drehen. Eine muss mit Höcke Frühsport machen und sich nur noch merken, ob der jetzt Bernd oder Björn heißt. Ja, super. Da gab es auch damals so eine freche Zeichnung dazu, die im Internet rumgegangen ist, als die 9-9-Nummer da durchging. So, das auf der einen Seite war irgendwie so eine richtige Vergewaltigung halt von einem Afrikaner und dann irgendwie mit der Sprechblase so, ja, wenn du denen das sagst, was ich hier gemacht habe, dann glauben die das eh nicht, du dumme Schlampe. Auf der anderen Seite war dann irgendwie so einer, der da aus dem Bett steigt von einer und die hat dann so die Sprechblase so, ja, hier, wenn du trittst jetzt mal schön aus der AfD, ansonsten sage ich jetzt, dass ich das gar nicht gewollt habe. Ja, aber Frau Stokowski, wie gesagt, es geht nicht, ja, ist ihre... Frau Stokowski hat das eindeutig innerhalb der letzten, 600 Wörter untersucht und es ist klar, es geht nicht. Kachelmann haben wir uns eingebildet. Ja, das war hier Lügenpresse. Kachelmann gibt's gar nicht. Das war nur ein Hologramm. Damit hat man hier automatische News-Bearbeitungen. Den Rolling Stone-Artikel über die Massenvergewaltigung haben wir uns eingebildet. Ja, den auch. Da hat die CIA ein Programm am Laufen zur Bevölkerungsmanipulation. Die wollen uns sehen, wie weit sie kommen. Gib mir den Hut. Gib mir den Hut. Ja. Kenn ich nicht, was ist das? Alu. Na gut, der Aluhut. Nein, Quatsch. Ja. Den meinte ich, den Aluhut, den ich schnell aufsetzen wollte. Apropos Aluhut, habt ihr mitgekriegt, dass sich Dusan Wegner die Woche mit Axel Stoll infiziert haben? Ja. Der kannte das nicht. Aber es war schön, ihm zuzugucken. Strahlenwaffen. Ja, das ist hier. Es gibt ja diesen Million Women's March, der nach dem, ich glaube, einen Tag nach der Amtseinführung von Trump jetzt im Endeffekt stattfindet. Die wollen da alle nach Washington marschieren. Das hat die amerikanische Geschichte ja schon öfter gesehen. Zum Beispiel Martin Luther King hat das ja auch gemacht. Und jetzt halt die Frauen und die Intersektionellen und die queeren LGBTQ-Allies und wer auch noch immer Angst hat vor Trump, die wollen ja jetzt nach Washington marschieren. Ja, und lustigerweise scheint sich die Vorbereitung ein bisschen stressig anzulassen, weil es ständig Konflikte gibt zwischen Leuten, die sagen, nee, aber die People of Color müssen doch vorne stehen. Und den Leuten, die sagen, Moment mal, was willst du Weißer mir überhaupt erzählen? Und also diese ganze Aktion scheint nicht so reibungslos abzulaufen mit der Vorbereitung. Darum dreht sich der Artikel. Und wer hätte das gedacht, ist mein Kommentar dazu. Ja. Diese ganzen Identitätsbesessenen sich auf einem Haufen zusammenfinden, muss das ja Stress geben. Die Christina Summers hat darüber mal gesprochen, die hat erzählt, wie sie auf einem Campus war, bei einer Veranstaltung, so halt, darüber Feminismus geredet hat. Und es ging da so drum, dass da Leute sich sortieren sollten. Das waren so eine Menge an Feministen und die haben sich dann so zerstritten in Gruppen von nein, aber ich habe ja die Identität und wer kämpft denn für die Rechte, für die ich bin? Und so und Asthma und Ding, ja. Wo dann die Asthma-Frauen gegen die schwarzen Frauen waren. In den 90ern, wo die amerikanischen Feministinnen sozusagen die dritte Welle des Feminismus sozusagen stark geprägt haben mit Identitätspolitik. Ja, die kannibalisieren sich selbst. Die fressen einander auf darin, weil hier Privilegien und so und Macht und so. Eigentlich ist das überhaupt ein fürchterlicher Zusammenhalt von Leuten. Sie können nur zusammenhalten, wenn es um etwas geht, was keinen von ihnen betrifft. So als würde man ein ganzes Volk auf so eine andere Gruppe einschwören, die an allem schuld ist, ne? So ein bisschen ist das. Und eigentlich hat das Volk gar keine so vielen Zusammenhalt und keine Themen, aber wenn man die auf so einen Feind einschwört, dann machen sie irgendwie was man will. Ja. Also when it comes to the upcoming march, it's important to all of us that the white women who are engaged in the effort understand their privilege, especially after 53% of white women voted for Donald Trump. Ja, also die weißen Frauen sollen sich mal schön zurückhalten, weil sie kommen in Sippenhaft mit den anderen Frauen, die da eh nicht mitmarschieren, die Trump gewählt haben. Ja, das ist auch genauso lächerlich. So, wie viel Prozent von den 53% von weißen Frauen, die Trump gewählt haben, werden denn bei einer Demo dabei sein gegen Trump? Das. Ja, aber weil die anderen auch weiß sind, kann man ja nicht sicher sein, dass sich da unter die Flüchtlinge nicht Terroristen, nein, unter die Demonstranten nicht Konservative gemischt haben. Ja, das war eigentlich alles zu dem Artikel. Das wird am 21. Januar passieren, ne? Ja. Hm. Ich habe irgendwie, jetzt hast du alle meine Sachen an den Anfang gestellt. Ja, ich habe schon Sachen, aber lachen wir die ganze Zeit nur. Ja, Canadian City begins registering people as certified non-racists. Das ist gut. Das haben wir gebraucht. Gar nicht mehr. Das tut mir leid. Leute, ohne Witz, das war wichtig. Zertifizierung, damit auch jeder weiß, dass du gar kein Rassist bist. Ja, aber ich meine, ich kann mir doch die Zertifizierung holen und dann gehe ich raus und hau im chinesischen Imbiss drei Leute um. Und dann zeige ich die Karte oder was? Nee, das ist wichtig. In Deutschland wäre es wichtig für Automechaniker zum Beispiel, weil die sind ja in der Regel sind ja ein bisschen konservativer und Stammtischdenkender. Und das ist, damit du, wenn du mit denen den Preis verhandelst, da kannst du den Meisterbrief sehen, der dir beweist, dass der, mit dem du gerade redest, versteht, wovon er redet. Und direkt daneben ist die Antirassismus-Zertifizierung. Das könnte so dann politisch korrekte Automechanik. Ja, auch das ist cool. Dann können das auch Zeitungen, können das oben rechts, ne? Direkt unter dem Datum ist dann der Ausweis, dass sie keine Fake News oder rassistische oder rechtspopulistische. Das wird gut. Wir sollten Ausweise ausstellen. Ein zertifiziertes Mitglied des internationalen Hirschquell-Weltraumaffentums. Ja, da warte ich eh schon länger drauf. Schon wieder diese Hände, die sich in der Hand nehmen hier. Ja. Ian Miles Chong, Alter. Hat er den gemacht? Hat er die Zertifizierung? Schon, ja. Digga, was soll das bringen? Dann hat jeder so einen scheiß Teil. Ja, dann, ja toll. Ja. Schon dieser Stern hier oben. So ein Chief unlocked oder was? Du bist einer von den anderen, du bist einer von den Guten. Und dann, ich meine halt, Ian Miles Chong hat ja schon eine Geschichte, ne? Er hatte ja nicht umsonst während Gamergate, der Typ war mal stramm rechts und hat Hitler-Quotes gespammt. Der war rechts, also das Rechte, das ist richtig. Der ist Ethno-Nationalist. Aber das Interessante dabei ist, dass es eigentlich wie die Faust aufs Auge passt, dass er von extrem rechts zu diesem extrem links gewechselt ist. Hm. Weil im Endeffekt das Thema ändert sich ein bisschen. Also auf der einen Seite bist du dann so, Schwarze sind doof oder Araber sind doof. Mhm. Und hier tut er jetzt Schwarze hochhalten und Araber super hochhalten. Aber sozusagen die Denkweise hinter Identitätspolitik, die bleibt dieselbe. Du tust nur die Gruppen, die du ablehnen oder aufwerten tust, verändern. Aber die Art zu denken ist dieselbe. Ja. Was ist das? In addition to saying you're not a racist, you can now have a paper to certify your claim. Nazis, watch out. Vor allem das Nazis Watch Out-Ding ist echt cool. Das ist ein super Meme. Und kann es sein, dass Godwick Elf, Godfrey Elfwick dahinter steckt? Steckt Godfrey dahinter? Der hat eine schöne Kampagne gemacht diese Woche. Er hat sich geweigert, bei Trumps Inauguration zu singen. Sie hatten ihn noch nicht eingeladen, aber er hat sich halt schon mal geweigert. Und es gibt auch schon eine Single auf iTunes, die er da nicht singen wird und so. Das war sehr lustig. Godfrey Elfwick auf Twitter. Abonnieren, Leute. Auf jeden Fall, wenn ihr Spaß. Ja, aber seine Goldzeiten sind vorbei. Ah, er macht schon gute Sachen. Wrong Skin und und was war das? Trans Pregnancy, also das waren die Hochzeiten des Godfrey Elfwick. Und sein Sohn, natürlich. Den ja, stimmt. Nicht vergessen. Ja, Serdar Somuncu. Das weiß nicht, ob das schon alle mitgekriegt haben, aber dem Herrn Somuncu droht eine Klage und die Grundlage ist eine Veranstaltung, so eine Diskussion, ja, so ein Podiumsding mit Melik Hiak und ihm, wo es unter anderem drum ging, wie man halt als doch schon derber Kabarettist wie Somuncu halt immer wieder das erleben muss, dass die Auftritte geschnitten werden. Also, dass man da hinkommt, macht sein Ding und hinterher macht der Redakteur die schlimmsten Sachen raus und schneidet das irgendwie komisch zusammen. Und er beschwert sich dann halt auch drüber, dass zum Beispiel Kollegen das einfach ignorieren oder so tun, als hätten sie das gar nicht mitgekriegt, dass Leute zensiert werden. Er nennt dann auch Namen. Er sagt zum Beispiel, dass Dieter nur eine große Klappe hat und nichts dahinter etc. pp. Also er kommt auch richtig in Rage, auch weil Melik Hiak in diesem Interview sehr glücklos agiert. Also schon die erste Frage, du hast da und da irgendwie gelernt? Nee, das stimmt nicht. Und von da an geht's halt bergab und das gipfelt darin, dass er sagt, er war beim WDR irgendwie, nennt dann auch den Namen der Redakteurin und sagt, das sind die Sachen, die halt die Demokratie und die Meinungsfreiheit bedrohen. Das sind Keimzellen des Faschismus, weil diese Arschlöcher da schneiden und ihr praktisch ihre Macht missbrauchen, um unliebsame Dinge zu unterdrücken. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, oder wie? Ja, Beim WDR halt. Wie gesagt, er nennt den Namen der Redakteurin vom WDR und deswegen passiert auch das Ganze hier. Steht ja hier, wir unterstützen sie dabei, da wir nicht dulden, dass unsere Mitarbeiterin öffentlich als Keimzelle des Faschismus oder Arschloch bezeichnet wird. Wobei ich da halt nicht so viele Erfolgschancen sehe, nachdem ich die Stelle mir angeguckt habe, weil er doch sehr breit spricht und zwar Namen als Beispiel nennt, aber diese Namen nicht direkt mit der Beleidigung verknüpft sind. Mal abwarten, was da rauskommt. Du, ist ja schon komisch, dass die jetzt plötzlich was dagegen hat, wenn man sie Nazis nennt, ne? Eigentlich hat er sogar noch was Fieseres gesagt über diese WDR-Redakteurin. Also er hat eigentlich vorgeworfen, dass sie Existenzen vernichten würde. Ja, also, da hat er auch deinen Namen dazu genannt, irgendwie Kabarettisten, die halt irgendwie auch halt einfach keine Jobs kriegen. Aber ist auch wieder die Frage. Oder Kabarettisten, die halt wirklich in Depressionen versinken, weil sie halt wirklich Auftritte bekommen, aber dann im Grund und Boden zensiert werden und ja, sozusagen die besten Teile dann, weißt du, das Schnippischste dann irgendwie wegkommt. Aber das Ding ist halt auch, Satire ist auch ein schweres Ding. Du kannst jetzt nicht nur am Rum-Edgelorden sein und sagen, ho, ho, ho, guck mich an, ich sag was Makaberes. Und dann automatisch wollen, dass dir Leute dir dann dafür eine Bühne geben oder Applaus geben. Das war, was ich sagen muss, ich habe mir zum ersten Mal irgendwie was angeguckt von dem Sumunchu. Ich meine, ich wusste zwar, dass es den gibt, ich hatte ja auch schon irgendwelchen Talkshows gesehen, aber irgendwelche Ausschnitte, so wurde mir da irgendwie reingespielt. Das war auch unterlegt mit so ganz komischer Diddle-Diddle-Diddle-Musik da irgendwie. Und auf jeden Fall hat er dann da irgendwie erzählt von wegen, ja, hier, der Westen da, der Westen dort. So nach dem Motto, wir sind schuld an allem, was irgendwie böse ist auf der Welt. Und denk da mal drüber nach und so nach dem Motto. Ja, das ist nicht der Kampf. Und dann darf ich nochmal kurz zu Ende führen. Danke. Dann habe ich aber auf jeden Fall nochmal was Positives, was ich noch gefunden habe, irgendwo als empfohlenes Video. Jetzt, wo ich mir zwei, drei Sachen von ihm angeguckt hatte, war es ein Interview mit ihm und diesem Ken Jebsen. Und da finde ich, hat er sich sehr gut geschlagen. Ja, das Ding mit Serda ist halt, dass er den Mein Kampf halt vorgelesen hat an Schulen und als Teil seines Auftritts da hatte und dadurch Leute ja darüber aufgeklärt hat, was dann da wirklich in diesem tabuisierten Buch steht. Also der hat halt wirklich so das Tabu abgebaut, soweit es halt ging. Und er hat auch in dem Interview da, wo er dann unter anderem diese Aussagen getroffen hat, also nicht die du meinst, sondern die hier auf der Webseite gerade dargestellt werden, ne? Hat er halt gesagt, dass er, ja, er wird eingeladen in Shows und er sagt den Leuten ja klar und deutlich, dass er beleidigend sein wird. Er wird es sein und er wird Leute beleidigen und er wird dafür sorgen, dass die Leute halt in so eine unangenehme Situation reinkommen. Ja, nachher ist es dann auch selbst sozusagen die Schuld von dem Kanal, wenn sie ihn dafür anheuern, engagieren, aber die können halt nicht die Finger von ihm lassen, weil er ja dann der Türke ist mit Mein Kampf und so. Ja, ich mag selber den Sumunchu eigentlich schon ziemlich arg, wobei halt das Ding immer ist mit Satire, ist halt manchmal auch einfach nicht politiktauglich. Also es gibt viele Satiriker, die ich sehr zu schätzen weiß, wo ich mir aber manchmal echt denke, Leute, wenn ihr über wirklich Politik im Detail redet, erzählt ihr manchmal schon richtig üblen Schwachsinn. Also das ist bei mir immer so eine zweischneidige Sache. Also ich mag seinen Stil und wie er daherkommt, aber manchmal kann ich halt inhaltlich nicht so viel damit anfangen, auch wenn ich ihn selber als Person sehr schätze, um ehrlich zu sein. Also. Akif Pirinci hat sich dazu auch geäußert. Er meinte irgendwie, ja, jetzt entdeckt jemand, der irgendwie schon lange in der Arschritze der Öffentlich-Rechtlichen lebt, auf einmal seinen Protestgeist. Das fand ich auch ganz lustig. Aber kleine Frage dazu. Wie soll denn die Zensur stattgefunden haben? Wurden da Sachen gedreht und dann nie gar nicht gezeigt? Oder wurden da die Sachen, die gezeigt, so runtergeschnitten, dass sie die Aussage vollkommen ver... Also so hat er es dargestellt, dass er halt hingegangen ist, sein Ding gemacht hat und es dann grundsätzlich zensiert worden im Nachhinein. Und man sieht es dann hinterher und das ist was ganz anderes, als man halt gemacht hat. Ja, dass er dann halt sagt, ja, in den Shows, da sehen die Leute, was ich tue. Und die sehen dann das, was der Öffentlich-Rechtliche macht und sehen halt für sich selbst, wie groß der Unterschied dazwischen ist. Also so auf dieser Basis argumentiert er dann halt. Okay. Ja. Und welche politische Natur sollen die Sachen so haben? Sagt er das auch? Also von wo nach wo das... Nee. Okay. Ja, halt aber ganz... Alles, er sagt so, alles, was irgendwie den Eindruck erwecken könnte, dass es irgendwie Probleme geben könnte, das wird wegzensiert. Ach, ganz generell. Okay. Aber so an sich, der Spruch Keimzelle des Rassismus ist doch jetzt auch erstmal nicht ein wertender Begriff. Damit könnte man doch auch wertender werden? Nein, damit kann man doch umschreiben, dass Faschisten diesen Posten besetzen müssten, um Meinungskontrolle auszuüben. Ja. Also das muss ja jetzt erstmal nicht heißen, die Person ist ein Faschist, sondern Faschisten brauchen diese Position. Also ich sehe das eher so, dass da halt die Keimzelle, also da wächst was. Da wächst was, ja. Und der hat das also, eigentlich hat er den ganzen Medienbetrieb als Keimzelle des Faschismus bezeichnet. Und da, ich muss ihm da zustimmen. Ja, keine Ahnung. Ja, wir müssen die absolute totale Kontrolle über die Medien erhalten, damit sich nie wieder Faschismus ausbreiten kann. Ja, aber es also, so die Feministen ja auch. Ja. Wenn irgendwo Faschismus aufkommt, dann wird es immer in den Medien sein. Ja. Weil also Faschismus ist erst erfolgreich geworden wegen den Medien. Damals. Tja, keine Ahnung, ich glaube, Faschismus ist eher erfolgreich geworden wegen den Fäusten. Ja, das auch, aber naja, Propaganda halt, ne? Ja, das, also in meinen Augen. Ist revolutionär. Wenn ein Land dabei ist, sich zu modernisieren, ist halt dann oftmals eine starke soziale Verwerfung da. Und dann will man halt entweder kommunistisch oder faschistisch werden, damit man halt krasse Lösungen für die Probleme hat. Und du brauchst Gewalt und natürlich Medien und dann wird das schon irgendwie, ich meine, guck dir Türkei an, auf dem Weg zur Modernisierung und jetzt, keine Ahnung, Erdogan, Führerstaat und so eine Kacke. Also die waren kurz vorm Sprung ins 21. Jahrhundert, um die Moderne zu erreichen und jetzt tun sie halt Nationalismus und Erdogan ist der Beste, ich habe ihn lieb, weißt du. Mhm. Was ist das hier? Das war von Black Lives Matter mit dem Torture-Video. Ja, scroll mal ein bisschen runter, da das Interessante ist, eigentlich an dem Artikel hier, halt. Wie sind die wohl auf die Kinder wohl darauf gekommen, dieses Folter-Szenario zu übertragen? Glaubt ihr, die haben sich das ausgedacht? Wir wissen alle, woher es kommt. Die Filme, die sie sehen, die Videospiele, die sie spielen. Unglaublich viel Geld wird damit verdient, Degeneration an die jungen Menschen zu verkaufen, schwarz und weiß. Sie haben einfachen Zugriff auf Informationen, die ihnen das Bombenbauen erlauben. Klar, und die knarren und überhaupt. Und sie sehen das jeden Tag überall. Und dann sind wir alle überrascht, wenn sie es auf Facebook nachmachen. Wirklich? Manchmal muss man bei solchen Taten auch einfach Menschen eingestehen, Böses sein zu wollen und eine Tat aus Boshaftigkeit zu tun. Die Erklärung, Movies oder auch Hashtag Black Lives Matter ist zu kurz. Das tut die Jugendlichen von ihrer Verantwortung für ihre Taten freisprechen. Es gibt Einflüsse, die sie auf jeden Fall beeinflusst haben, ja, aber im Endeffekt müssen die Verantwortung für ihre eigene Boshaftigkeit tragen. Und nicht Movies are bad, tralala. Ja. Und wo sehen wir denn mal bitte einen Film, wo der Held Leute kidnappt und Behinderte kidnappt, ja. Das müsste ja. Das ist ja wirklich der Standard Mainstream, dass jeder Film, hey, lass uns den kidnappen, weil er weiß ist und lass ihm nur ein Loch in den Kopf schneiden und mir eine Zigarette drin ausdrücken. Das sind total absurde Zusammenhänge. Das sehen Sie das nächste Mal bei Barbie's Adventures. Das ist halt wirklich ein sehr gutes Beispiel für ein Non Sequitur. Man nimmt einfach zwei Informationspunkte und sagt, die gehören jetzt einfach mal zusammen verbunden. Ja, ja. Ich meine, wenn man jetzt sich ein Land anschaut wie Kuba zum Beispiel, bei dem das Internet, das Private komplett so verboten wurde, ja. Da ich nehme auch so Filme und Medien da auch sehr strikt überwacht wurden, da kam es halt trotzdem auch so zu Überfällen, zu Gewaltdelikten. Das hat nichts damit zu tun, dass es ja ein Videospiel war. Aber in Kuba war das doch jedes Mal eine CIA-Operation und Sozialismus funktioniert. Das hast du gerade vergessen. Eine Wurst. Oder mit Nordkorea, ja, da passieren auch ziemlich so einige Massenmorde. Also, so, das ist einfach so dämlich. Ja, aber Nordkorea ist ja eher ein nationalistischer Führerstaat. Sozialismus funktioniert. Weißt du, was ich nicht ganz verstehe, ist, die Leute sind mittlerweile wahrscheinlich schon so halbwegs auf der Ebene, dass sie dann so im Allgemeinen sagen würden, ja, Waffen töten keine Menschen, sondern Menschen töten Menschen mit Waffen. Das ist so ein Verständnis, aber wenn es um Videospiele geht, dann behandeln Leute das als was komplett anderes und sagen, ja, Videospiele töten Menschen. Videospiele sind böse. Ich habe nichts gegen ein Spiel, wo man gestirbt, wenn man erschossen wird im Spiel. Ja, ich habe da auch nichts gegen. Das macht es ein bisschen interessanter. Ja, das ist dann halt einfach so eine Sache von, ja, dann mache ich halt das nächste Mal besser und so, damit ich halt nicht sterbe. Das müsste ja halt echt sein, wenn das wirklich ein reales Phänomen wäre, dann müssten Leute, die so auf der NES gespielt haben und Mario gespielt haben, ne, dann Mario halt so stirbt und verliert Leben und dann bringen sich die Leute selbst um, indem sie in so ein Rohr reinspringen, ne, und ja, dann denken sie so, ich komme jetzt wieder zurück und so, yay. Ja, wobei, also Pac-Man, also dunkle Räume, Pillen fressen, elektronische Musik, ja, Ecstasy in den 90ern, da hast du es. Woman arrested in Craigslist rape fantasy plot was framed in a diabolical scheme. What a time to be alive. Okay, das nominiere ich jetzt für Schlagzeile, die mir nichts sagt. Also wirklich, ich lese sie und ich verstehe nichts. Also, weiß nicht mal, wo das war. Ja, also der Satz bedeutet folgendes: Die Frau, die in so einem Rape-Fantasy-Plot verwickelt war, ja, wurde festgenommen wegen dem halt, was sie da gemacht hat. Ja, es gibt jetzt Craigslist und das ist ja auch irgendwie, da gibt es ja auch irgendwelche Angebote für Prostitution, wie vielleicht die Leute, die Drunken Peasants gucken müssen, wo sie ein paar von den Sachen schon mal vorgelesen haben irgendwie. Und ja, es gibt auch Leute, die irgendwelche Rape-Fantasies haben, und sich dann da verabreden, das irgendwie durchzuspielen. Videospiele? Ja. Spielen? Vergewaltigung? Ja, also das Witzige ist halt hier, dass wir hören ja mal von der toxischen Maskulinität und wie die den Frauen das Leben fast unmöglich macht. Und hier ist es halt im Endeffekt so gewesen, dass rausgekommen ist, dass die sie hat versucht, da die Ex-Frau von ihrem Typen zu framen für diese Sachen oder ihren Ex-Mann zu framen, und am Ende kommt halt raus, dass das alles wieder mal so eine Geschichte war, wo jemand das ganze Ding selber fabriziert hat. Ja. Das war diese Michelle hier, die hat da irgendwie sich für die ausgegeben. Ach. Nee, eben nicht, die war das eben nicht. Also die Frau selber hat versucht, das auf diese Headley zu schieben. Hm. Ach, also sie hat das auf Craigslist gemacht und hat es versucht, das so aussehen zu lassen, als hätte jemand aus ihrem Bekanntenkreis das gemacht, um sie vergewaltigen zu lassen. Genau, ja. Okay. Ja. Also so viel, das war einfach nur so ein Zufallsfund, der mir vor die Füße geputzelt ist. Ich dachte mir, ja, super. Also Männer sind natürlich... Gar keine so dumme Idee, außer dass du dann unter Umständen vergewaltigt wirst. Aber was ist, wenn es meine Fantasie ist, das so zu fabrizieren? Ich habe auch so manche Fantasien, aber ich möchte auch nicht, dass sie mir alle passieren. Ja, wahrscheinlich ein Safe Word. 88 Tage im Gefängnis. 88? Ja. Das ist, hat die Frau verbracht. Sie ist natürlich halt krass in die Mühlen der Justiz geraten, etc. pp. Ja, diese Headley. Na gut, die 88 Tage im Gefängnis für sowas ist, also wenn man sich anguckt, was wäre denn passiert? Die Unschuldige war 88 Tage im Gefängnis. Oh, die Unschuldige? Hm. Und was mit der Schuldigen? Ja, das passiert wohl jetzt noch. Also die haben ja jetzt erst praktisch festgestellt, dass das so gelaufen ist. Ich wollte gerade sagen, ey. Aber ja, es sind natürlich immer Männer und es ist immer toxische Maskulinität, wenn Frauen was Schlechtes passiert. Ja, weil Frauen, weil Frauen aus irgendeinem Grund Menschen sind, aber keine Eigenschaften haben, die Menschen ausmachen. So zum Beispiel ja so, so freien Willen, Selbstverantwortung und so. Das ist alles beeinflusst durch die Gesellschaft. Genau. Sexistische Hassrede. Haram. Spiegelmining. Das wolltet ihr irgendwie empfehlen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Sehr interessanter Vortrag. Da hat sich ein werter Herr vom CCC hat sich ein Skript geschrieben und hat Artikel vom Spiegel runtergeladen. Also so alle, die veröffentlicht worden sind in einem, was war es, anderthalb oder zwei Jahre Zeitraum? Zwei Jahre. Und man kann dann sozusagen von der Außenbetrachtung kann man dann verschiedene Sachen über die Zeitung herausfinden. Zum Beispiel welche Schlagworte werden benutzt? Welche Autoren schreiben wann und wann? Wann werden wie lange Artikel veröffentlicht? Was ist die durchschnittliche Länge von einem Artikel? Welche Autoren haben mit welchen anderen Autoren was? Genau, also wenn jetzt zum Beispiel siehst, dass ein Autor jeden Tag zwei Dinge raushaut und dann halt eine Woche lang nichts und dann immer wieder zwei Dinge raushaut und dann zwei Wochen nichts, kann man davon ausgehen, dass die Person im Urlaub ist. Und wenn dann ein anderer Redakteur zu derselben Zeit auch noch im Urlaub ist, dann stellt sich die Frage, ob das vielleicht ein Pärchen sein könnte. Und über zum Beispiel Schlagwörter oder ähnliche Phrasen innerhalb der Artikel kann man dann herausfinden, wie in etwa die Teamstruktur aussieht innerhalb vom Spiegel. Wenn dann der Spiegel dann noch öffentlich sagt, hier, das ist unser Ressortleiter, keine Ahnung, Wasserfilter, du hast dann da fünf Leute und aber eine weitere Person vom Ressort Politik verwendet ähnliche Schlagworte Schlagwörter, dann kann man da sehen, okay, irgendwie hängt der mit der anderen Gruppe zusammen. Und man kann sozusagen ein Innenleben auf die Redaktion darüber erhalten. Emoji Analysis, oder? Ja, ein Stück weit. Und auch noch viele andere Sachen. Also generell der Artikel, der Vortrag ist sehr empfehlenswert. Schaut euch den, wenn ihr mal Zeit habt oder so, echt an. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es unseren Zuschauer nicht interessieren würde, wie das im Detail aussieht. Also die Krux bei dem Vortrag kommt halt irgendwann, wo er eine riesige Map gemacht hat, wo er die Schlüsselwörter praktisch gemappt hat und dann nachguckt, bei welchen Artikeln wurde die Kommentarfunktion ausgestellt, in sehr kurzer Zeit, also innerhalb von Minuten. Oder war direkt ausgestellt, weil der den Artikel direkt innerhalb von Minuten abfängt. Und dann hat er das halt gemappt und auf die Themengebiete und hat geguckt, zum Beispiel Nahostkonflikt darf man nicht sagen. Man darf in Frankreich seit einem Jahr lang nichts mehr sagen, aber Ukraine war immer kommentierbar. Und also, oder Bahn. Ja, genau, Bahn darf man was sagen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube Flugzeuge waren nicht so sehr wegen dem Typen, der sich da umgebracht hat. Was interessant war, war dann, wie er es auch gegenüberstellt, wenn er dann zeigt, so Syrien darf man gar nichts kommentieren und dagegen dann die Ukraine, da durfte man alles kommentieren. Ja, ja. Wie er sagte, Russland bashen ist okay. Ja. Er ist auf jeden Fall ein super interessanter Vortrag. Kann ich nur empfehlen. Genauso wie das Heilwasser von Hirschquellen. Ja, der Link zum Vortrag, der ist dann nachher noch in der Beschreibung. Hier ist jetzt die Karte von seiner Homepage, die er frei zur Verfügung stellt. Und wenn man da reinzoomt, also im linken unteren roten Teil, da ist dann zum Beispiel die Politik. Und man sieht dann sozusagen, wie die Verschlagwortung von der Politik aussieht. Also Ausland. Und dann siehst du sozusagen, wie Bürgerkrieg Syrien, Islamischer Staat und ein bisschen weiter drüber kommt dann Frankreich. Auf der rechten Seite ist dann noch Russland. Dann hast du zum Beispiel im US-Wahlkampf, hast dann auch hier Hillary und Trump und Rubio etc. Und siehst aber, dass zum Beispiel der E-Mail-Skandal von Hillary, dass das halt eher so eine kleine Schlagwortwolke ist. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, sozusagen einfach mal so die Daten oder sozusagen die Seele der Zeitung in Anführungszeichen sich hier anzugucken und wie die Themen miteinander sozusagen verworben sind. Also das ist ziemlich interessant. Also wie die Schlagwörter sozusagen weiterlaufen. Also gerade dieses Ausland, syrischer Bürgerkrieg, IS und dann Frankreich finde ich halt irgendwie so, okay, liegt nahe beieinander, sehe ich, ja, weißt du, keine Ahnung. Also, ich, am Ende von seinem Vortrag ruft er auch dazu auf, dass man dem Input gibt, was er mit diesen Rohdaten machen soll, weil der hat, wenn ich mich richtig erinnere, 60 Gigabyte HTML, die er einfach gesichert hat von den Seiten und wie er das analysieren soll. Also alle möglichen Sachen halt. Ein Beispiel war halt zum Beispiel mit den Kommentarfunktionen zu gucken. Oder mit wie oft in welchen Zeiträumen die Sache, die Artikel verändert wurden, weil der hat auch jeden Artikel mehrmals gespeichert. Und da würde ich auch euch allen, wenn irgendjemand eine ausgefallene Idee hat, wie man die Sachen so analysieren könnte, oder thematisch oder im Laufe der Zeit, was da passiert ist, dann schreibt ihm das ruhig mal. Ja. Okay, wo kann man sich an den richten? Quellen sind die Links nachher drin. Okay, gut, danke. Ja, also es gab einen Vortrag, wie hieß der? Krisel? Irgendwas Krisel Daniel oder sowas? Mhm. Gab einen Vortrag, der ist auf YouTube von dem. Okay, ja. Ich finde es auch sehr interessant. Das ist buchstäblich computerlinguistisch aufgearbeitete Daten. Es ist echt gut. Echt nice. Mhm. Echt so ein kleines Edelsteinchen. Was war das? Ach, das war doch von dem John Kelly, von dem Twitter-Troll. Ja, das ist auch eher humorig gemeint gewesen, wegen des geilen Schaubilds, wie die Alt-Right funktioniert. Das ist eigentlich auch eher nur was für Gamergate-Enthusiasten, also man sieht hier klar die Verbindung zwischen Mike Cernovich, Ethan Ralph, Milo und Vox Day. Cole Joseph Watson. Und vor allem auch QQ Media scheint bei der All Right schwer dabei zu sein. Ja. Das sind überall Pfeile. Einige sind so gebogen und es könnte aussehen wie so ein Swastika. Und es sind aber auch welche gestrichelt. Also das sind PJW. Paul Joseph Watson. Ah, Leftists. Ja, es war einfach nur so, also er das ist ein Artikel, John Kelly, wer den nicht kennt, ist ein Spinner, der damals auch in dieser GG-Revolt einer Anti-Gamergate, Anti-Irgendwas, Anti-Bewegung aktiv war und der jetzt hier halt einen Artikel geschrieben hat auf Medium darüber, dass er wie Gamergate praktisch und die Alt-Right zusammenhängen. Also es ist ja ein beliebtes Thema. Aber ich fand das Schaubild so gut, dass ich dachte, also, da wollte ich auch wen haben wir denn da mal? Milo ist ein schwuler Jude, also absolut recht außen. Ralph, keine Ahnung, der ist größtenteils ein Vollidiot. Aber ich würde sagen, dass rechts. Der Ralph durch eine leichte geistige Behinderung eigentlich auch nicht so ins rechte Spektrum passt. Weil die ja was gegen Behinderte auch haben. Der Cernovich ist ein wahnsinniger Narzisst. So ähnlich wie Vox Day, nur dass Vox Day halt auch noch stramm rechts ist. Hat er nicht in eine muslimische Familie eingeheiratet, der Cernovich? Vox Day? Nee, der Cernovich. Hängt er nicht ständig irgendwie mit so Teil-Ladies rum? Ja. Muslimischen Glauben gibt es auch in Südostasien. Oh, okay. Und den Vox Day habe ich sogar mal persönlich getroffen. Du auch. Der hat auch kurze Haare, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ja, Paul Joseph Watson ist ein Medien, der versucht halt irgendwie Medienkarriere zu machen, mehr schlecht als recht. Aber hier, ja. Wenn man sich den Namen mal anschaut, ja, das ist der Paul Joseph Watson. Von Jude. Das sind alles Juden. Alles. Cernovic, hallo. Milo Yiannopoulos. Haber mundgerecht. Der Vox Day. Also in Vox Day würde ich eher so ein bisschen als halt edgelordig irgendwelche Sachen schreiben. Einfach mal ein bisschen kontrovers sein, aber jetzt nicht unbedingt einen schlimmen Finger. Ah, der ist einstufen. Schon scheiße rechts. Der ist also schon scheiße rechts. Mir zu rechts. Mir auch persönlich, aber es, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht von Vox Day bedroht. Ja, aber der ist wirklich, also das ist so ein Race Realist, aber der... Ach, wirklich? Aber, ja, der sagt, also Der sagt spezifisch, okay, also das sind sogar Sachen, wo ich nicht mal ein Problem damit habe teilweise. Ich weiß aber nicht, was er da für Konsequenzen draus sieht. Also zu sagen, die Rassen, da gibt es durchschnittliche IQ-Unterschiede. Wo er dann aber auch wieder kein Problem hat zu sagen, Asiaten sind die mit dem höchsten IQ im Schnitt. Ja, okay, die Frage ist ja dann, ob du das dann genetisch erklären möchtest oder soziokulturell. Also da ist dann ja auch nochmal die Frage. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, das ist halt so alt-right, Leute. Ich meine, ich weiß auch nicht. Da weiß man halt immer nicht, was die Leute für Konsequenzen rausziehen. Meistens steckt irgendeine Motivation dahinter. Also zum Beispiel Stefan Molyneux ist halt auch so ein Kerl, der das sagt und wo man auch nicht weiß, was beabsichtigt der jetzt. Ja, der ist komisch, der ist unheimlich, der Kerl. Der ist auch ein Idiot. Ja, also erstens glaube ich, ist er ein Idiot und zweitens ertrage ich den nicht länger als eine halbe Minute. Wenn der irgendwo auftaucht, wenn ich auf was klicke, bin ich sofort wieder weg, weil der macht mir echt... Ich würde den Molyneux als Kult-Anführer einschätzen. Mhm. Der hat Charisma und ist aber irgendwie so kulthaft. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann eine Sekte gründet. Aber ja, der hat ja doch damals Populous und Theme Park gemacht, oder? Mann, ein In-Joke. Das war natürlich Peter Molyneux, aber ja. Wenn keiner mitmacht, dann ist ja auch doof. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, aber Vox Day, der ist halt, der ist so ein Rassist und so ein Race Realist und Indianer. Stimmt. Das sagt er doch auch immer, dass er Indianer ist. Ja. Mhm. Sagt er nicht Native American? Vielleicht ist er so ein Indianer wie hier diese eine Kongressabgeordnete, die Trump immer Pocahontas genannt hat. So wie Rachel Dolezal. Nee, Elizabeth Warren hieß die. Ja, genau, ja. Das war die Pocahontas. Oh ja, da hatten wir ja die Woche viel Spaß mit diverse Aufrufe, irgendwen irgendwo zu boykottieren. Ja, die Dame ist wohl Bundestagsabgeordnete. Mhm. Und auch so, ja, hier unten kann man es ja sehen, Bildung, Forschung ist wohl so eine nerdy Abgeordnete angeblich. Ich weiß halt jetzt auch nicht mit Breitbart, also ich, keine Ahnung, ich sehe es nicht auch populistisch, also sorry, ich tue doch auch stark vereinfachen Sachen. Und hier, aber dann halt ein paar Minuten später, hier so ein paar Stunden später, so ungefähr, for your info, Blacklisting ist angeordnet. Ja? Also da wird auch sofort pariert, wenn jemand von der SPD Bescheid sagt. Ja, das Ding ist halt, mit Breitbart haben die nicht auch einen überwiegenden politischen Anteil, also wo du dann wirklich halt dann auch Juden boykottieren tust, war nicht da. Es hat jemand das Foto von der Gründung oder dem ersten Tag bei Breitbart Jerusalem gepostet, wo ja, genau. Oh, lol. Ja, ganz schlimm antisemitische, faschistische Nazi. Sie hat sogar Nazi geschrieben. Ne? Ihr werbt auf einer Nazi-Website. Ja, die machen sich vollkommen lächerlich. Aber macht ruhig weiter so. Wenn Breitbart nach Deutschland kommt, macht ruhig weiter so. Die ganze Zeit Propaganda gegen Breitbart. Das funktioniert genauso wie mit der AfD. Ja, genau. Gebt denen einfach recht. Gebt ihnen recht. Ihr macht super. Das ist eine Multimillionen-Werbekampagne, die Leute da fahren für Breitbart. Mhm. Die kommen nach Deutschland und haben eine Marke. Das ist direkt aus dem Stand. Ich meine, die sind noch nicht mal hier und jetzt werden die Leute schon vorbereitet. Dass sie wissen, wer Breitbart ist. Dass einfach ein Branding da besteht und dass die Leute was mit diesem Namen verbinden. Egal, was das ist. Wer sich in die Küche begibt, muss damit rechnen, dass es da warm ist. Saskia Esken im Bundestag. Good job. Mhm. Was ist das für ein Titel? Ja, sie ist ein Opfer hier von bösen Kommentaren, steht hier. Mit teils bösartigen Kommentaren geflutet. Bei Twitter geht es so weit, dass ich meinen Account nicht mehr richtig nutzen kann. Herr Doktor, könnte das eventuell ein Shitstorm sein? Oh, heilige Scheiße, Alter. Ja, wenn man in die Welt hinausgeht und eine politische Meinung in einem weltweiten Medium einstellt, kann man damit rechnen, dass es Menschen gibt, die sagen, du bist aber doof. Und das dann auch ziemlich unflätig zum Ausdruck bringen. Wow. Einfach nur wow. Hey, die Frau will eine Mauer bauen. Mit Bundesmitteln. Ich denke, was Umgangstonthemen angeht, können wir sicher sagen, das 17. Jahrhundert ist vorbei. Ja. Ah, ich bin auf jeden Fall auch für die Erhaltung von Baudenkmälern. It's 2017. Natürlich ist das 17. Jahrhundert vorbei. Die hat eine Sommertour 2016 gemacht. Cool. Digital Leben, digitale Bildung. Resonanz knipst mein Leuchten an. Das ist ja geil. Resonanz knipst mein Leuchten an. Ich kann meinen Twitter nicht mehr benutzen. Ja, ich finde das noch lustig, dass diese Digitalisierungsexpertin hier sich, als sie gewählt wurde, ein Twitter-Konto gemacht hat. Ja, finde ich echt klasse. Also, damit sie dann auch mal richtig weiß, was, wie man E-Mails über Twitter versendet in die Cloud. Weißt? Ja, für die Big Data und so. Ja, weil wir brauchen ja mehr. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also, wenn Politiker Twitter-Accounts haben, einfach nur damit man die ansprechen kann. Warum nicht? Ja, es kommt ein Video über Fake News. Schwarz sammelt Fake News. Neues aus der Gerüchteküche. Oh mein Gott. Hoaxmap heißt die Seite, auf der sie gefälschte Nachrichten anzeigt und enttarnt für jeden zum Nachlesen. Oh letztendlich Gott. Haben wir das gemacht, um darzustellen, dass es ein Phänomen ist, dass wirklich Stimmung gemacht wird mit Falschmeldungen im Netz, über Geflüchtete vor allem. Das Asylthema ist ja sehr groß. Wir wollten schauen, ob das mehr oder weniger wird mit den Falschmeldungen und eben auch gucken, wie sich das inhaltlich entwickelt. Ihre Quellen? Lokalzeitungen, Privatpersonen, Aktivisten. Jede dieser Meldungen überprüft sie selbst noch einmal, ehrenamtlich, ohne Honorar. Hass, Hetze, Lügen. Die Regierung plant jetzt härtere Gesetze und hohe Strafen bei Fake News im Netz. Facebook und Co. zeigten bislang wenig Ehrgeiz, selbst gegen Fälscher und Hetzer vorzugehen. Fälscher und Hetzer. Seid ihr eigentlich alle wahnsinnig? Was ich auch gut finde, ist so, da lacht der Jude. Fälscher, die sind nicht interessiert daran, die Fälscher und Hetzer wegzumachen. Hass, Hetze, Honorar. Und vor allem, ich weiß nicht, also habt ihr das noch nie gehabt, dass ihr im Internet ein Bild gefunden habt mit einem Zitat und euch gedacht habt, kann es jetzt wirklich sein, dass ihr das Zitat gegoogelt habt und dann festgestellt habt, das ist Grütze. Also vertraut ihr irgendeiner Behauptung im Internet ohne Quellen? Nein. Also das ist dieses einmal eins nicht geistig behindert zu sein, wenn es um Medienkompetenz geht. Ich vertraue noch nicht mal Aussagen mit Quellen, wenn die Quellen irgendwie BuzzFeed und irgendwelche Sozialwissenschaftler mit Gewalt, alles ist Gewalt oder irgend sowas sind. We hunted the mammoth. Ja. Also das ist so ein Windmühlenkampf von einem Problem, was es schon immer gab, weil halt auch nicht alle Leute in der Gesellschaft hochintelligent sind, sich manchmal einspannen lassen von dummem Geschwätz auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird es auch immer Ideologen geben, die Lügen verbreiten. Das gibt es bei den Umweltaktivisten, das gibt es bei den Linken, das gibt es bei den Rechten, das gibt es von verschiedenen Ethnien, die sagen, we was kings in Egypt und mit fliegenden Pyramiden und so, ne Kack, es gibt es überall. Also vor allem, da werden Lügen über Flüchtlinge verbreitet. Das erinnert mich an diese 24 Geschichten von wegen, ein Flüchtling hat 100 Euro auf der Straße gefunden und sie bei der Polizei abgegeben. Ein Flüchtling hat 500 Euro auf der Straße gefunden und hat sie bei der Polizei abgegeben. Ich weiß gar nicht, wofür ich Fake News brauchen soll, wenn kurz vor Weihnachten jemand mit einem LKW 12 Leute totgefahren hat. Ganz ehrlich. Das war ein Fake-Truck. Nee, hallo? Bist du von gestern? Das ist gar nicht passiert. Das war gar kein. Das war eine Fake News. Ach, das war ein Inside-Job. Nein, das war kein Flüchtling und das war ja auch kein Muslim. Was war das nicht? Das war kein Flüchtling und auch kein Muslim. Das war ein Pole in einem deutschen Truck. Und rate mal, warum der ein Pole in einem deutschen Truck war. Weil er ihn geklaut hat. Ja. Jetzt kommen wir alle auf die Hoaxmap. Ehrgeiz, selbst gegen Fälscher und Hetzer vorzugehen. Volker Kauder will durchgreifen. Bei jeder Zeitung habe ich einen Ansprechpartner, wo ich mich hinwenden kann und wo ich dann, wenn ich der Meinung bin, es wird nicht richtig reagiert, auch eine Klage einreichen kann. Die sozialen Netzwerke haben bisher so nach dem Motto toter Käfer gar nicht reagiert. Eine Beschwerdestelle für Hassmails und Fake News soll ein... Weißt du, der Kauder, als der seine Ausbildung gemacht hat, hatten die PCs wahrscheinlich noch Lochkarten. Ich will nicht erwarten, dass jetzt jede alte Person immer mit der Technik geht. Aber ich würde behaupten, dass bei den meisten Leuten, Politikern, die solche Forderungen aufstellen, dass sie einfach keinerlei Verständnis vom Internet haben. Das ist wie wenn man sagt, ich will den Buchstaben Y verbieten, weil Xenophobie fängt damit an. Es funktioniert einfach nicht. Jeder Mensch kann Bullshit im Internet verbreiten. So funktioniert das Internet, dass jeder was dazu beitragen kann. Aber wenn du es Fälscher nennst, ist es viel geiler. Das ist wie ein Geldfälscher. Ich bin ein Nachrichtenfälscher. Ja, was verdienst du denn damit? Gar nichts. Ja. Meine Seite wird von 20 Leuten aufgerufen. Ich hole mir immer extra das Originalpapier, auf dem die anderen Seiten gedruckt sind. Mhm. Ich meine, weißt du, das mit den Quellen, ich lese so oft in den deutschen Medien, Studie XY hat tralala behauptet und nie ist ein Link zu der Studie mit dabei. Ja, fangen wir doch damit an. Überall Quellen reinschreiben, nicht Fake News Offensive. Tu doch mal eure Quellen ordentlich in alle Publikationen reinhauen. Das würde viel mehr helfen, Jungs. Ohne Spaß. Diese Show Animal is Everything. Ich habe noch nie irgendwas von dem gehört, was irgendwie Sinn ergeben hat. Also einer von seinen tollsten Tricks der letzten Jahre war ja, dass er gemeint hat, ich glaube, das war nach dieser Zugattacke, dass er da gesagt hat, so ja, gewalttätige Computerspiele sind schuld. Ja. Und diese Gewaltspiele im Internet. Gewaltspiele im Internet. Ja. So Leute sollte man echt an den Füßen aufhängen, so lange, bis sie das Internet verstanden haben. Eingerichtet werden, gelöscht werden muss binnen 24 Stunden, sonst droht ein Bußgeld. Mit Zensur habe das nichts zu tun, beteuern Netzpolitiker. Wir reden bei Fake News ja wirklich von gezielten Lügen, die journalistisch aufbereitet werden, die ganz klar mit dem Ziel auch gestreut werden, hier Menschen zu schaden. Lügen, die journalistisch aufbereitet werden. Heißt das, Fake News können nur Fake News sein, wenn sie ja von Journalisten stammen? Aha. Ja, stimmt, das sind echte Journalisten. Ich meine, ein Fälscher alleine könnte das ja nicht journalistisch aufarbeiten. Ist nicht Falschbehauptung, Rufmord und tralala so eine Kacke eh schon? Ich weiß nicht, geahndet und so. Kann ich da in den Stern eigentlich im Nachhinein wegen der Hitler-Tagebücher noch verklagen? Ja. Ja, unbedingt. Da haben wir auch gleich noch was zu, was in die Richtung geht. Schaden, Unternehmen zu schaden, politischen Institutionen zu schaden. Da geht es also nicht um die Frage, ob jemand politisch eine andere Meinung hat, sondern wirklich um gezielt politischen Institutionen zu schaden, wie vielleicht der SPD zum Beispiel. Personen des öffentlichen Lebens. Strafrechtliche Relevanz haben und dagegen muss. Wichtig an der Formulierung, es wird differenziert zwischen okay, was die machen und Meinung. Meinung ist was anderes als was die machen. Damit differenzieren sie es natürlich von der Meinungsfreiheit. Ja, dann in Zweifelsfall können Sie sagen, nein, das ist keine Meinungsfreiheit, das ist Fake News. Wenn du jetzt einen Fake News Blog hast, dann schreibst oben in den Header rein, der Meinungsblog. Bam. Mhm. Gute Initiative, Tagesthemen. Oder einfach Fake News auf Twitter folgen. Sehr guter Account, muss ich sagen. Das ist die beste News. Großartig. Das ist übrigens Frau Schwarz. Ne? Also wenn die da irgendwie was schreibt, dann wird das alles geschwarzt. Wahrscheinlich. Skeptisch, ob neue Gesetze gegen Fake News helfen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es das gibt. Es muss an allen Stellen daran gearbeitet werden. Es muss an allen Stellen. Das erinnert mich daran gearbeitet. Erinnert mich ein bisschen an dieses, wir müssen mit dem Terrorismus leben. Wir müssen halt mit den Fake News leben, mit dem Terrorismus. Nee, mit dem Terrorismus musst du leben, mit den Fake News nicht. Mit die musst du an allen Stellen arbeiten. Ja, genau. In der Medienpädagogik, im Journalismus und so weiter Initiativen geben, die sich dagegen zur Wehr setzen. Sie bleibt dran, ehrenamtlich und unentgeltlich. Ach, sie ist so eine Art Jesus. Stunning and brave. Und ehrenamtlich das zu machen, ist genau die richtige Art, das zu machen. Ja, da muss ich auch sagen, ohne Stiftungsgelder, ohne Demokratie jetzt unterstützen. Die haben ja auch schon einen Grimme-Preis gewonnen für die Scheiße. Eigentlich hätten sie sich den mit XY Einzelfall teilen müssen. Nee, das ja nicht, weil das ist, ja, das Fake ist News. Eine ganz böse Seite, ja. Ja, aber komischerweise ist der doch auch da oder die doch auch darauf bedacht, nur sichere Quellen sozusagen zu benutzen. Polizeiberichte und lokale Presse, so wie sie das auch gesagt hat. Ja, das würde mich noch nicht mal wundern, wenn das als Reaktion darauf gegründet wurde. Das ist so. Das ist. Und, ja, so sind die kurz Hoax-Map. Danach auf, kurz nach der Hoax-Map hat er auch angefangen oder die. Keine Ahnung. Das ist die Hoax-Map und die andere Karte, die ist auf jeden Fall deutlich dicker bepflanzt. Ja, ich habe ja irgendwann mal das von meiner Heimatstadt das Bild gepostet. Da kann man vor lauter Pins die Stadt nicht messen. Ja, die verteilen das auch. Also diese Pins sind nicht genau an dem Punkt, wo da irgendwas passiert ist. Nee, das nicht, aber trotzdem waren über meiner Heimatstadt Erstaufnahmelager und so halt nur Pins. Da hat man den Namen der Stadt nicht mehr gesehen und man hat auch keine Straßen oder irgendwas mehr gesehen, weil dort so viele hingehört. War gerade letztens, hat jemand einen 46-Jährigen niedergestochen vor dem Bahnhof nachts um 3. Ein syrischer Flüchtling im Alter von 14 Jahren sticht mal eben einen 46-jährigen Deutschen nieder. Ist ja früher alles schon passiert. Das machen deutsche Kinder auch. Ja, eben. Das ist die Mordkultur, die ist nicht. Nicht importiert. Ne. Mein Lieblingsthema: der Bitchfighter Journalistenverbände. Ja, genau. Also, es gibt ja einen älteren Stream von uns mit dem Namen: Was hat das mit Brandenburg zu tun? Und das war quasi so, dass ich irgendwie. Also, wir hatten diesen Beitrag gefunden auf der Seite vom Deutschen Journalistenverband Berlin-Brandenburg. Über diese ganze bekloppte, sie wollen einen Boateng nicht als Nachbar haben, oh mein Gott, was hat Herr Gauland da gesagt, bla bla bla, scheiße. Die irgendwie mal 2-3 Tage in Deutschland irgendwie das heiße Ding war. Und damals war es schon so, dass der Hauptverband, der Deutsche Journalistenverband Deutschland quasi, also der Bundesverband, sich zu so einer Distanzierung hier hat durchringen lassen und zu sagen, nee, das sehen wir aber nicht so und wir distanzieren uns davon und bla. Und dann hatte ich die halt mal gefragt, ob sie schon mal was von GamerGate gehört haben und so. Und da hatten sie uns ja dann gesagt, so, ja, nee, was hat das mit Brandenburg zu tun? Und jetzt gab es ja diese Attacke da gegen Herrn Tichy, dass er da bei Leute sich alle bei Xing abmelden wollten. Und da hat jetzt der Deutsche Journalistenverband Berlin-Brandenburg mal wieder gesagt, dass sie das verkehrt finden, sowas zu machen. Und das hat dann mal wieder der Bundesverband dazu veranlasst, klarzustellen, dass sie das aber richtig finden. Und die behaupten dann hier, der Chef von denen wäre im Ausland, hat seinen Wohnsitz im Ausland und würde in der Regel nicht an Gremiensitzungen teilnehmen und lauter solche Dinge. Und dann gab es dann hier auf der Facebook-Seite des Deutschen Journalistenverbands Berlin-Brandenburg eine entsprechende Klarstellung zu diesen Klarstellungen hier, wo sie dann hier also schreiben, dass der zwar tatsächlich im Ausland ist, aber nur 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und der Chef da von denen sehr wohl an den Sachen, also ist das hier 20 Kilometer entfernt, dass er sehr wohl da teilnehmen würde, nur irgendwie das eine ja nicht, weil er hier OP mit 2 Sitzungen irgendwie gehabt hat. Also Krankenhausaufenthalt mit OP ist aber 2 Sitzungen dann nicht da gewesen. Und dann schreiben die hier also ganz lustige Dinge. Der Bundesverband versucht durch Entzug von Finanzmitteln oder Verweigerung von Leistungen uns zu schädigen. Wir danken dem Deutschen Journalistenverband für den Zug jeglicher Leistungen, da uns dies die völlige Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sichert. Es wurde sogar behauptet, dass wir braunes Gedankengut vertreten würden. Und dann machen sie diesen Steven Pinker. Das hatte ich eigentlich zum ersten Mal von Steven Pinker gehört. Für jemanden, der am Nordpol steht, ist natürlich der Rest der Welt im Süden. Und Steven Pinker hatte irgendwie gemeint, es gibt den Linkspol, so vom, wenn man links steht, ist alles rechts. Ja. Und die sagen jetzt, sie haben sich verteidigt, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Und wir stehen im Gegensatz zum Bundesverband für Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist absolut richtig. Also ich finde das auch, ich kann mir das gar nicht erklären, wie man das gut finden kann als Journalist. Ich habe das auch damals schon mit diesen ZAPP-Leuten da debattiert, wie die diesen Hate Speech-Kram gut finden können. Die müssten doch eigentlich wissen, dass das Mist ist, wenn man irgendwie sagt, so, ja, bestimmte Sachen, bestimmte Herangehensweisen an eine Geschichte sind von vornherein ausgeschlossen. Aus politischen Gründen. Ich würde das mal so zusammenfassen. Ganz Berlin-Brandenburg ist besetzt. Ganz Brandenburg? Nein. Ein von unbeugsamen Journalisten bevölkerter Journalistenverband leistet den eindringlichen Widerstand. Deutschland, muss ich sagen. Er scheint ja wohl der einzige Landesverband zu sein, ja, der das so sieht. Und man hier gleich zu Anfang diesen Bitch-Slap, wo sie hier schreiben, im Gegensatz zum Bundesverband finden wir die Hetze gegen unseren Landesverband widerlich, nur mit I und nicht widerlich mit IE, wie der Bundesverband das schreiben würde. Na gut, damit habe ich aber auch lange Probleme gehabt, muss ich sagen. Ja. Gegen, aber einfach an Gegendenken. Ist es gegen, dann ohne E. Das sind Journalisten auf jeden Fall, ne? Also von daher, also normalerweise bin ich auch einer, der alle Nase lang irgendwelche dummen Fehler da reinhaut, aber ich verdiene ja auch nicht mit Schreiben mein Lebensunterhalt, von daher, also irgendwie schon, aber mit Schreiben von Quellcode, das ist ja was anderes. Und ich finde auch den Stein des Anstoßes völlig lächerlich. Ist nicht der Journalistenverband in Deutschland, gerade wenn jemand wie Tichy angegriffen wird, eigentlich derjenige, der genau das machen sollte, was die Brandenburger getan haben, sich nämlich dagegen stellen und zu sagen, hört auf, die Unabhängigkeit von Journalisten anzugreifen. Ja. Normalerweise sollte das so sein. Aber scheinbar ist dem nicht so. Die polemische Parteiname. Also die ganze Sache war ja auch irgendwie so, muss man vielleicht fairerweise auch noch dazu sagen, bei Tichys Einblick ist so ein Artikel erschienen, wo ich auch nur die Überschrift von gelesen hatte und mir auch schon so dachte, das war irgendwie, warum man mit Gutmenschen nicht diskutieren sollte. Oder irgendwie ist ein so. Scheißartikel. Also ja. War völlig richtig, den wieder runterzunehmen. Ich habe ihn in Gänze gelesen, der ist ja republiziert worden für die, die das noch lesen wollen. Ich war vergessen, wo, aber einfach suchen, den findet ihr schon. Ich konnte mir schon gut vorstellen, was da drin steht, weil das ist ja gerade das Bekloppte, ne? Also dieses ganze Ewige von wegen, mit denen kann man ja eh nicht diskutieren. Das hört man ja von allen Seiten. Ne? Genau. Also das war das, was mich an dem Artikel einfach gestört hat. Also ich verstehe ja, dass Gutmenschen, die halt in Anführungszeichen radikal auftreten, das ziemlich nervig sein können. Aber man vergisst oftmals, dass halt Menschen Menschen sind und im eigenen politischen Lager genau dieselbe Charakter- oder Denkensart vorherrscht, die dann ähnlich auftreten wie diese radikalen Gutmenschen sozusagen. Und das ist halt eigentlich nicht Sinn der Übung, dann sozusagen den Diskurs zu verweigern. Das ist halt nicht gut. Und der Artikel, der wurde, glaube ich, bei Philosophica Perensis nochmal eingestellt. Glaube ich. Aber es ist halt, es ist nicht die richtige Herangehensweise, sozusagen das zu pathologisieren. Also, ja, wobei man halt sagen muss, wir sollten, oder die konservative Seite sollte einfach besser sein als das, weil was man nicht verschweigen kann, ist, dass die progressive Seite ja solche Artikel am Fließband schreibt, solche beleidigenden Artikel. Ja, und dass dieser Artikel eine Ausnahme war, im Endeffekt ein Ausrutscher, der auch von Tichy selber dann korrigiert worden ist. Aber dagegen stehen zig Artikel, die auf weiße alte Männer, bla bla. Ich muss nur an Bento denken, dann ist mir schon schlecht. Ja, eben, ja, genau. Und das war ja hier, genau, das war dieses Ding, was ich dazu noch hatte, von Achgut, einen Journalisten nach Zensur rufen. Und hier war halt eben auch mit den Hitler-Tagebüchern und so, dass sie dann hier geschrieben haben, ob man denn auch erwarten könnte, dann quasi, dass die Deutsche Post dann nochmal schaut, was in den Zeitungen, die da irgendwie ausliefern, dann da alles drinsteht und das nochmal schwärzt, also so als Vergleich mit der Facebook-Nummer. Das ist gar nicht mehr, das ist ein längerer Artikel hier, wo das hier stand, aber das fand ich auf jeden Fall auch sehr treffend, weil das ist ja auch eigentlich ein besserer Vergleich. Und ja, hier geht es halt eben auch um die Sache mit dem Deutschen Journalistenverband und Tichys Einblick und dass das zurückgenommen wurde und so. Ja, also will ich jetzt nicht in Gänze durchgehen, aber kommt natürlich in die Quellen. Lügner, Fallensteller und ein Trollpräsident. Das ist auch schon ein geiler eine geile Überschrift für einen Artikel. Also wirklich. Ja, genau, oder Sachen, die halt früher schon passiert sind, hier mit diesem süddeutschen Autor, der sich da irgendwie die Interviews mit lauter Prominenten irgendwie ausgedacht hat. Genau, hier stand das, die Bundespost müsste die Hamburger Illustrierte lesen und gegebenenfalls Passagen schwärzen, weil der Postbote die Abo-Ausgabe in den Briefkasten wirft. Ja. Und das erwarten die jetzt quasi von Facebook und so. Ja. Das ist auch sehr. Aber das ist halt diese typische deutsche Technologieablehnung. Man merkt halt, wie einfach sozusagen diese. Wir haben halt die Digital Natives und wir haben halt hier die, keine Ahnung, einfach die alten Leute, die das Internet einfach nicht verstehen und die einfach Angst vor dem Medium haben, weil sonst würden die nicht mit so Sachen ankommen. Das ist einfach widersprüchlich, wenn du das Medium verstanden hast, so Kram zu fordern. Das ist wie wenn du jetzt dann sagst, wir müssen Gutenberg verklagen, weil es wurden so viele hasserfüllte Bücher gedruckt, seitdem er den Buchdruck erfunden hat. Da muss man jetzt endlich mal Einhalt gebieten. Also, ja, die schreiben ja auch, dass quasi in diesem Mitgliedsmagazin vom Deutschen Journalistenverband da auch so ein kluger Essay drin war. Der, ja, das ist der Lügner, Fallensteller und ein Trollpräsident. Ja, genau. Und wer sind denn die Fallensteller? Das sind die Fake News. Okay, das sind die Trepper. Trepper Joe. Mhm. Trepper, Bauernschlepper, oder wie war das? Trepper, Schlepper, Bauernfänger, irgendwie so. Trepper, Tripper. Ja. Irgend sowas. Ja, das nochmal mit dem Fake News Filter von The Verge. Ich hatte zum ersten Mal die Woche ein YouTube-Video, das mir gesagt hat, dass wegen Hasssprache darf ich das nicht sehen. Hm. Aber Facebook scheint sowas jetzt auch zu planen. Das finde ich gut. Generell möchte ich es dann noch viel eher sehen, wenn ich so eine Warnung bekomme. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist. Aber ich habe da einfach dieses Ding, was, ich darf das nicht erfahren, da muss ich mal nachhaken. Warum? Also. Da ist ja wieder was von Mars dabei. Das ist, oh, wie toll. Ich freue mich mittlerweile, wenn ich den Namen so irgendwo sehe. Ist so, ich bin schon bei der Akzeptanzstufe der angekommen, Alter. Oh mein Gott. Ja, der Mars hat es halt schon drauf. Das sind so eine kleine Fahne im Wind, die sich einfach nur dreht und dann mitschwingen will. Ja, Zeitjournalisten scheitern mit Klage. Jetzt so von wegen so Munch wird jetzt verklagt. Dann die Anstalt haben wir ja mal dargestellt, satirisch, wie verschiedene NGOs jetzt dem Think-Tank-Milieu zwischen NATO, USA, Europa oder halt den verschiedenen Nationen in Europa nahestehen. Atlantikbrücke, Atlantisches Konzil etc. Und da haben sie aus einem wissenschaftlichen Buch haben sie die Zusammenhänge halt dargestellt, und dann ist ihnen, glaube ich, ein inhaltlicher Fehler oder so unterlaufen, wo sie eine Verbindung falsch dargestellt hatten, weil die Person nicht mehr aktiv dabei war, sondern vor 2 Jahren ausgeschieden ist. Das Buch war Meinungsmacht. Daraufhin wurde jetzt dann die Anstalt verklagt, weil sie das halt dargestellt haben. Und jetzt wurde die Klage halt fallen gelassen. Und ich weiß nicht, Barbara Streisand und so. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass es dich vielleicht manchmal wirklich aufregt, wenn dann jemand dich irgendwie kritisiert oder so. Aber wenn jetzt halt irgendwie Chefredakteur bei der Zeit bist und dann jemand sagt, guck mal, er ist in dem und dem Think Tank aktiv, dann ist es doch jetzt erstmal nichts Negatives. Klar tut dir dann jemand sofort unterstellen, dass er jetzt da einen Bias hat. Aber eigentlich ist doch sozusagen die offene Kommunikation, dass du bei sowas mitmachst, doch eigentlich eine positive Sache theoretisch und nichts, wo du jetzt direkt dagegen klagen musst. Also ich frage mich, wie man da so dünnhäutig sein kann und wie man dann erwarten möchte, dass sich die Information nicht gerade durch die Klage wirklich überall verbreitet. Also ich weiß nicht. Also ist das. Dann würde ich halt auch den Spruch anbringen, wer nichts zu verstecken hat, hat auch nichts zu befürchten. Also besonders bei Politikern, besonders bei Journalisten, Leute, die halt so schon eine bestimmte Aufgabe haben, können sich darauf einstellen. Das ist genauso wie das der Lammert da meinte, dass es doch unmöglich ist, wenn da Morddrohungen und Gewaltdrohungen an Politiker geschickt werden, weil so das ist ja eine Verrohung der sogenannten sozialen Medien, ja. Ja, nein, das ist keine Verrohung, okay? Genauso hier, dass wenn jemand irgendwo dabei ist und jemand sagt, dass jemand anderes irgendwo dabei ist, dann ist das überhaupt kein Grund, irgendwas zu klagen. Ich meine, es ist nachweisbar so, es ist korrekt so, es ist richtig. Wenn wir aber davon ausgehen, dass ja die Wahrheit beleidigend ist, ja, dann okay. Ja, dann. In dem Fall haben Sie ja gerade als Ansatzpunkt was gewählt, was die nicht hundertprozentig recherchiert hatten. Also das ist ja, diese Klage ist ja nur passiert, weil eben es nicht die Wahrheit in hundertprozentiger Form war, sondern Aha. wie der Chris eben erläutert hat, okay. da schon jemand vorher aus dem Ding ausgeschieden ist und so weiter. Und ah, okay, verstehe. Ja, aber selbst dann, weißt du, wenn etwas falsch ist und dann sagt man einfach, gut, beim Falschen kann ich das schon nachvollziehen, aber ich finde irgendwie den Eiertanz drum ein bisschen fragwürdig, weißt du? Ja, das ist halt einfach eine viel zu große Antwort darauf. So, man müsste da eine angemessene... Die Zeit hätte einfach cool genug sein müssen, zu sagen, okay, es ist halt Satire. Ja. Ja, ich meine, manchmal tun doch die Leute von der Anstalt schon auch in anderen Themenbereichen schon auch einfach Quatsch verzapfen. Da hatten sie zum Beispiel letztes Jahr im Dezember, hatten sie so die Jahresabschlussfolge, wo sie dann so Bundeswahl 2017, irgendwie Petri wurde gewählt und dann haben sie am Ende der Sendung eine Aktivistin erklären lassen, ja, wenn wir jetzt den Ausländern hier Ausländerwahlrecht zumindest auf kommunaler Ebene geben würden, dann hätte man eine Repräsentation, weil hier no taxation without representation. Und dann dachte ich mir, ja, ihr wollt die AfD damit aufhalten, dass wir jetzt mehr Migrantenwahlrecht haben. Da dachte ich mir so, okay, wir haben jetzt viele Mitbürger aus Osteuropa, die jetzt vielleicht eher geneigt werden, weniger die Grüne Partei zu wählen oder die SPD, vielleicht eher konservativ wählen. Und da finde ich einfach schon diese Grundannahme dämlich, so nach dem Motto, wir müssen das Wahlrecht ausweiten, um eine Partei zu verhindern. Einfach diese Grundaussage von der Anstalt da, fand ich extrem fragwürdig. Einfach nur extrem fragwürdig. Und deswegen muss man sich doch nicht sofort auf die Füße getreten fühlen, wenn Satiriker Satire machen. Weißt du, ich weiß auch nicht. Ja. Ja, das erklärt sich ja auch wieder von selber eigentlich fast. Die DTIP. Bisher war es halt nur eine Vermutung, dass die Leute nach dem Putsch in der Türkei angehalten worden sind, Abweichler zu melden. Jetzt wissen wir es schwarz auf weiß. Ich meine, die Demokratie in der Türkei war in einer hundsmiserablen Verfassung vor dem Putsch bereits. Und jetzt siehst du halt hier, wie man dann versucht, überall auch aus ausländischen Verbänden Assets zu machen, weißt du, dass man noch Leute aufspähen kann, die Regimegegner sind. Und bei DTIP wundert das jetzt einen eigentlich auch nicht mehr, aber das ist halt auch irgendwie... Aber warum arbeiten wir immer noch mit denen, wie es hier auch steht, auf Landesebenen zusammen? Warum beenden wir das nicht? Also das ist doch eine offensichtlich, wenn die Imame ausgeschickt werden, um Leute auszuspionieren, die vielleicht deutsche Staatsbürger sind zum Teil, dann ist das ein so aggressiver Akt, dass ich nicht finde, dass so eine Organisation in irgendeiner Form geeignet ist, mit uns zusammenzuarbeiten, was den Islam oder den Anteil des Islams an der Gesellschaft angeht. Ja, du disqualifizierst dich von deinem Recht auf Religionsfreiheit, wenn du nicht die Grundrechteordnung in Deutschland akzeptierst und nicht dem da unterordnest. Ich kenne jetzt keinen Paragraphen, wo steht, du darfst dem Erdogan alles sagen. Ja, im Gegenteil, also gerade bei einem Priester, also wenn ich mir vorstelle, das würde rauskommen, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Priester in sowas verwickelt sind, das ist doch das A und O, dass ich demjenigen vertrauen können muss, wenn ich überhaupt eine Verbindung zur Religion haben will. Tja. Das ist echt erschreckend. Aber da gab es jetzt auch ein interessantes EU-Gerichtsurteil, dass eine Schülerin, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen wollte, man ihr das verboten hatte, aus religiösen Gründen gegen irgendwas zu protestieren und dass man sich erst zu integrieren habe und dann Religionsfreiheit erhält. Und dieses Gerichtsurteil, das wird noch ziemliche Wellen schwingen, überall, weil gerade auch so Vereine wie der DTIP halt sich dann einfach nicht mehr auf Religionsfreiheit berufen können, weil halt einfach Inhalte auch, die dort halt in den Lehrbüchern zum Teil stehen, einfach nicht mit einer westlichen Kultur oder mit der Gesellschaftsordnung, Staatsordnung, hier Menschenrechtserklärung, einfach nicht zu vereinen sind, wo einfach nicht aufgeht. Ja, der liberale Islam. Ist sehr interessanter Artikel. Da ging es um einen liberalen Imam, der es einfach schwer hat, sich in Frankreich in der Gesellschaft zu behaupten und der halt sich nicht davor scheut, Kritik an der eigenen Religion zu üben. Und seitdem es dann halt auch den Anschlag dann in Charlie Hebdo gab, konnte man sich dann doch durchringen, sozusagen einem Imam, der seine eigene Religion kritisiert, auch mal mehr Aufmerksamkeit zu schenken. In Charlie Hebdo finde ich es halt auch immer irgendwie so interessant, dass ein Islamkritiker erst dann irgendwie relevant ist, nachdem er tot ist und er vorher nur Hetze verbreitet, so in der Ansicht der restlichen Gesellschaft. Ob das jetzt Hebdo ist oder liberale Islamkritiker aus Deutschland oder Hirsi Ali oder ist jedes Mal dasselbe, weißt du? Es gibt dann ein paar Mutige, die dann bei Missständen das Maul auch aufmachen und denen macht man das dann nochmal schwerer am Zusammenleben, sich positiv zu beteiligen durch eine Kritik an der eigenen Lebensweise. Die man sich ja eigentlich immer von allen verschiedenen Gruppen wünschen kann. Also so ein bisschen Selbstreflexion über das eigene Handeln. Also, ich meine, wir haben ja in Deutschland hätten wir ja den Ahmed Mansur, den Abdel Samad, dann den Ronay Wermers, Ali Cologne, Akif Pirinç, ist jetzt ein bisschen mehr edgelordig, aber geht auch durch, oder den Ismail Tipi, also jemand Karim. Eine Religion oder überhaupt irgendeine ein Gedanke, der nicht in der Lage ist, Kritik hinzunehmen, beziehungsweise die Menschen, die den Gedanken teilen, ist zum Sterben verurteilt, einfach weil er sich nicht fortpflanzen kann und sich anpassen kann. Fortpflanzen, das ist ja bei Gedanken einfach, die übertragen sich einfach durch Bücher, durch Gespräche, durch Indoktrinierung, aber das Mutieren, das, was halt Anpassung ermöglicht, ist nicht möglich. Ich hätte kein Problem mit einer Religion hier in Deutschland, die den Namen Islam trägt, aber eben nicht für solche Sachen bekannt ist, für die eben der Islam kritisiert wird. Hätte ich überhaupt kein Problem. Wenn wir jetzt hier eine Menge an Mönchen eingeladen hätten, ja, so Buddhisten, ja, die friedlicheren, ja, das würde niemanden auffallen. Da würde kein bocken, was da abgeht. Ja. Es ist doch auch immer so, dass diese ganze islamophobische Hetze, von der immer gesprochen wird, dass sie in der Regel halt kurze Zeit um den Zeitraum herum von Anschlägen auftreten. Und das ist dann nicht gegen den einzelnen Muslim gerichtet, aber halt auch irgendwo kann man das vielleicht auch nachvollziehen, dass nach einem politisch motivierten Anschlag man vielleicht auch auf die Richtung aus der Gesellschaft weniger gut zu sprechen ist. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres an kleineren Wannabe-Pyrotechniker, der Verbindung zur rechten Szene, zur rechtsextremistischen Szene hatte, bei dem 110 Kilogramm Polenböller gefunden worden sind, der wahrscheinlich einen Anschlag geplant hatte. Dass man dann sich die Konservativen ein bisschen kritischer anguckt in dem Zeitraum, das ist doch vollkommen normal. Also, ich keine Ahnung, so hält man die Gesellschaft zusammen. Also, und da müssen die Muslime halt dann das auch aufrechter ertragen. Ich weiß nicht. Sich nicht verletzt fühlen. Ja, zu diesem sich nicht verletzt fühlen, da habe ich da was zu sagen, nämlich, dass, wenn es um eine Gruppe geht, die man thematisieren möchte, dann und sagen wir, jemand als Repräsentant oder fühlt sich mit dieser Gruppe halt anhängig, ja, steht dann daneben und wird dann beleidigt, fühlt sich mitgenommen davon. Diese Person hat da überhaupt nichts an der Kritik drin verloren, wenn sie doch weiß, dass sie nicht daran beteiligt ist. Wenn sie nicht daran beteiligt ist, dann hat sie sich nicht darüber aufzuregen, dass jemand so etwas über die Gruppe, der man angehört, halt sagt. Natürlich, man möchte das nicht, das hört sich nicht toll an, und wenn da wirklich falsche Sachen dabei sind, dann sind sie wirklich falsch, aber dann hat das nichts damit zu tun, dass man dann ja nicht mehr seine Meinung äußern dürfte. Nee. So Leute, die dann als Individuen meinen, identitär zu sein und zu sagen, ich gehöre dieser Gruppe an, sollen Kritik doch schon eher hinnehmen als Leute, die sich eben nicht einer Gruppe angehören. Ja, Verantwortung tragen und so. Ja. Sehen, was Tacheles ist. Ich meine, wie soll man denn dann bitte sonst entscheiden, welche Bewegung besser oder schlechter ist, wenn man nicht reflektiert und dann jedes Mal will, aus der Bewegung auszutreten? Da fühlt man sich halt einfach toll und wohl und warm drin, aber dann ist das halt so ein Morast im Kopf. Ja. Und wir wollen keinen Morast. Ja. Wir wollen nur Hirschgörle. Wir sind morastphob. Genau. Uran drin in der Hirschquelle. Ja, das immer ist dann stärker, weil das Uran, das tut die schwachen Körperzellen umbringen und dann wird der Gesamtkörper stärker durch die Uranvergiftung. Uran ist also so ähnlich wie die Nazis. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das war hier irgendwie... Es wird gesagt, dass der, also wir hatten ja letzte Woche was, glaube ich. Ja, letzte oder Vorwoche. Ja. Selbstgebastelten Böller geredet und die Evakuierung, die deswegen stattgefunden hat. Weil, wie gesagt, einfach bei 110 Kilogramm, was es dann in der ersten, mehr als 150, aber in der ersten Meldung waren es 110. Wenn du ein Hobby-Pyrotechniker bist und an die 100 Kilogramm gehst, dann hast du eigentlich auch schon Pyrotechnikerschein, wenn du ein echter Hobby-Pyrotechniker bist. Also ist das einfach so, keine Ahnung. Ich fände es auch gut, wenn es irgendwie Vorschriften gäbe, die Leuten das irgendwie beschränken würden. Das gibt es sicher auch, weil 150 Kilo Schwarzpulver, wenn das in der Wohnung neben dir liegt. Na gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht 150 Kilo Schwarzpulver, das ist wahrscheinlich eher 150 Kilo Zeug. Wenn da Raketen dabei sind, dann ist da auch noch Holz bei. Naja, illegale Feuerwerkskörper sind, würde ich als Polenböller lesen. Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht ausschließlich illegale waren. Naja. Es war, also da gibt es viel Toleranz für Formulierungsshit. Von denen hat eine Green Card. Kein Böller ist illegal. Genau, kein Bumm ist illegal. aus der Abteilung. Nachrichten aus der muslimischen Welt. Yemeni woman who campaigned for female literacy shot dead. Du möchtest lesen lernen? Ah, das ist ein Grund zu sterben. Ja, das ist eine ganz schöne Ironie. Nee, eigentlich nicht. Das ist halt ist traurig. Irgendwie. Ich finde das immer ganz interessant, auch hier und da News zu haben, gerade jetzt auch aus dem Mittleren Osten oder so, dass wir dann uns manchmal auch vor Augen halten, dass wie wichtig A sozusagen hier Meinungsfreiheit und so ein ziviler Diskurs ist, weil wir gerade sowas halt nicht bei uns haben wollen, dass du so irgendeine grundlegende Forderung einfach mal in den Raum stellst und dann irgendein Idiot drauf kommt, dich deswegen zu erschießen. Also, und ja, wir haben manchmal auch ein ganz gutes Niveau hier in Deutschland schon, dass es halt zu schützen gilt. Also, und im Idealfall würde ich mir halt wünschen, dass wir unsere feministische Clique in Deutschland, die in den Medien irgendwie als Platzhirsch aktiv ist, vielleicht auch mal hinbekommt, das Maul aufzureißen, wenn sowas wie das hier passiert. Ich bin mir sehr sicher, dass sie das machen werden, wenn so ein Problem dann auftaucht. Ich will nicht sagen, dass sie dann eigentlich nur noch darauf warten, dass sowas passiert. Ja, aber das Problem existiert doch. Ich meine, das ist nicht vor ihrer Haustür, aber die Frau ist tot. Ja, eben. Ja, aber dieses nicht vor ihrer Haustür ist halt das, was im Feminismus, besonders bei der dritten Welle, sich halt neu einverwickelt hat. Nämlich, dass du ja Lokalaktivismus betreiben sollst und das, was eben bei dir in der Stadt los ist, untersuchen sollst. Das ist dieser Prinzessinnen-Feminismus. Ja, und wenn da halt nichts passiert. Ja, und wenn da halt nichts passiert. Wenn die Medien nicht groß kommt, dann macht da niemand was. Ja. Muss sich kein Schwein tatsächlich dafür interessieren. Das ist immer dieses Ding mit einer Ideologie. Feminismus sagt, wir setzen uns für Frauenrechte ein. Nein, ihr wollt Feminismus verbreiten und der Feminismus soll institutionell werden. Ihr wollt Gelder von der Regierung haben und ihr wollt Gelder von irgendwelchen gutgläubigen Leuten aus der Gesellschaft haben. Aber Frauen zu helfen, ist für euch ein Nebengeschäft. Ja, das ist ein Nebengeschäft. Im Feminismus selbst wird ja auch dann oft gesagt, so, ja, hier, du machst doch eigentlich bei deinen Kreisen damit und bei deinen Workshops so mit, ne? Und du lenkst ja auf ganz andere Probleme, weil du ja ganz anderer Mensch bist. Du bist ja zum Beispiel eine Frau aus der westlichen Gruppe, dann hast du dich um die westlichen zu kümmern, um die Probleme. Der Feminismus hier, der schneidet eigentlich wirklich diese Probleme schon nahezu ab, weil er dann sagt, nee, du machst schon genug. Du kannst dich ja auch gerne mal entspannen. Und du brauchst ja dich nicht um diese Probleme da zu kümmern. Wir müssen sexistische Werbung in Deutschland verhindern. Und genau, ja, das ist das Problem, was wir hier in Deutschland haben. Und das muss. So. Ja. Die können uns am Arsch vorbeigehen. Und wir sind progressiv und das sind Weltverbesserer, weil wir keine sexistische Werbung haben wollen. Die können dann halt wirklich sagen, so, wenn man ihnen das präsentiert, solche Fälle, und dann sagt, ja, du bist doch Feministin, warum setzt du dich nicht dafür ein? Sagen sie dir so Dinge wie, ja, okay, dann setze ich mich halt, okay, nicht dafür ein, aber da gibt es bestimmt Leute, die sich dafür einsetzen. Ich mache aber hier in meinem Eckchen was. Ja. Ja, ja, super, klasse, super, dann, ja, toll. Dann weiß dich bitte auch genauso aus, dass du keine Feministin bist, sondern so eine dritte Welle Feministin, ja. Dass du halt, damit du ja nicht mit Leuten da in denselben Topf geworfen wirst, die vielleicht mal wirklich Arbeit machen möchten da in dem Bereich. Das macht mich wirklich sauer, Alter. Die wollten einfach nur, ja, lesen lernen. Ach. Unmöglich, ey. Das ist ein Gespräch mit dem ehemaligen Berater, angeblich von Tony Blair. Und er sagt halt, das fand ich eigentlich interessant an dem Ding, der große Anstieg an Migranten im letzten Jahrzehnt war zum Teil wegen einem politisch motivierten Versuch von Ministern, praktisch das Land zu verändern. Und dann der wichtige Teil, die Nase des rechten Flügels in die Diversität zu stecken. Also wie man dem Hund das nicht machen sollte, aber es viele Leute machen, wenn er in die Wohnung scheißt, die Nase in die Scheiße drücken. Genauso wollten sie the rights nose in diversity rubben. Und wenn das wirklich so ein, wenn das, also wenn das, ich kann das ja nicht überprüfen, aber gut, das ist Telegraph. Aber wenn das wirklich stimmt, dann ist das wirklich so, lässt es so abgrundtief blicken, was Politiker für Arschlöcher sind, die haben wir es euch gezeigt, irgendwie die Zukunft ihres Landes aufs Spiel setzen. Das ist so erbärmlich. So nach dem Motto, ja, dann schaffen wir halt Fakten und dann können sie sehen, wie sie das wieder loswerden. Ja, da kommen die ewig gestrigen. Und es wird natürlich gesagt, das hat Großbritannien bereichert und Britain's borders are stronger than ever before. Yeah. Mm-hmm. It's the best borders. Ja, das ist auch so eine Sache. 60 Milliarden. Hier wird vorgeschlagen, die private Krankenversicherung für Beamte zu kürzen. Die Gewinner werden halt Steuerzahler. Und die Verlierer werden weniger selber direkt die Beamten, weil die auch halt viel Bürokratie teilweise, das gar keine so gute Regelung für die ist. Und aber die großen Verlierer werden halt Ärzte und Zahnärzte und so. Das ist eine interessante Studie, mal gucken, ob der Staat an seinen eigenen Staatsmännern. Wieso wären die Zahnärzte Verlierer? Weil die weniger gut dafür bezahlt werden. Du hast einen festgeschriebenen Standardsatz als Arzt, den du für jede Form von Behandlung bekommst, von öffentlichen Krankenkassen. Ah, okay, ja, klar, okay. Bei der privaten bekommst du einfach Standardsatz mal 1,02 oder so, weißt du? Ja. Oder mal 1,2. Ja, klar. Ja, ich weiß gar nicht, das ist auch wahrscheinlich irgendein beschissener historischer Grund, warum aber Beamte denke, privat versichert sein müssen. Ne? Das würde gar nicht so schlimm laufen, weil gerade wenn du jetzt die es ist ja auch ein Problem bei der Rentengeneration, die jetzt einfach auch kommt, und in vielen alten Leuten, aber ein Beamter hat eine Mindestrente von 1.400 Euro, glaube ich, rund momentan. Und da können andere Leute ja erstmal nur von träumen. Ja. Also normaler Arbeiter. Und die können sich zum Beispiel dann vielleicht auch nebenbei, und ich meine, das ist nur die unterste Beamtenschicht, die 1400 Euro hat, die anderen haben entsprechend deutlich mehr, wenn die in den gehobenen Dienst gehen. Und die können sich das eher leisten, die dritten Zähne dann privat zuzuzahlen, als das der keine Ahnung, derjenige kann, der jahrelang vielleicht 1400 Euro verdient hat, aber am Ende sich keine vernünftige Rente davon erarbeiten konnte. Und interessant ist halt auch mit Bayern 7,69 Milliarden, die eingespart werden würden. Bayern hat eine Schuldenuhr, die bereits rückläufig geht. Also die tickt rückwärts. Bayern ist zum Jahr 2030 schuldenfrei. Also für Staatshaushalt wäre das schon nicht schlecht. Vielleicht kann man dann vielleicht die gesetzliche ein bisschen besser machen mit 10, man spart 60, packt 10 in die öffentliche rein, das wäre eigentlich schon eine coole Sache, finde ich. So. Also hier in dem Artikel ein bisschen weiter unten haben sie die Zahlen für die verschiedenen Bundesländer, weil halt die Schuldenuhren zum Teil rückwärts gehen. Richtig cool. Also, ja, aber gehen die wirklich rückwärts oder ist das so wie mit dem Rückgang der Arbeitslosenzahlen nach Hartz IV, ist die Frage. Ich traue doch eigentlich da niemandem mehr das. Nee, geht tatsächlich rückwärts. Tatsächlich konsolidierter Haushalt, wo der Staat das ausgibt, also das wieder reinholt, was er früher mal zu viel ausgegeben hat. Also eigentlich ganz coole News, finde ich so. Also. Gut, die Frage ist natürlich, wenn man jetzt so eine, was spricht da von Deutschland, eine geoökonomische Macht, dass Deutschland halt durch seine starke Wirtschaft so ein richtiger Behemoth ist. Die Frage ist dann immer, wenn Deutschland schon gerade so keine dreistelligen Schulden pro Sekunde, sondern nur noch zweistellige Schulden pro Sekunde auf Bundesebene hat, wie in einem Land wie Griechenland seine Schulden zurückzahlen soll, wenn einer Boom Wirtschaft in Deutschland, das eigentlich auch schon schwer ist, aber das wäre dann auch zu weit ausgeholt. Aber war eine interessante News, auf jeden Fall. Staatsversagen. Ja, Mann, Titus Gebel, der Beste, Alter, ohne Spaß. Der hat hier ein paar Thesen aufgestellt, warum wir keinen Staat brauchen. Und stellt irgendwie am Ende irgendwie so ein Konzept von libertären Stadtstaaten vor, in denen nur Sicherheit und Verteidigung gewährleistet ist und der Rest einfach nur libertäres Paradies ist. So nach dem Motto so, okay. Auf der einen Seite hast du Team bedingungsloses Grundeinkommen und auf der anderen Seite hast du Team libertäre Stadtstaaten. Und die sprechen halt gerade mit verschiedenen Regierungschefs, um halt sich wirklich eine Stadt zu organisieren oder einen unbebauten Bereich, wo sie halt wirklich so eine richtige libertäres Utopia aufbauen wollen. Und ich finde einfach so die Idee an sich interessant, auch wenn der Artikel selber jetzt hier von ihm in seinen Thesen schon auch sehr ein bisschen so ideologisch gefärbt ist, nach meinem Geschmack. Ich verstehe ja, warum freier Markt wichtig ist, aber nur freier Markt, Fetischismus, wo man dann sich alles heil nur vom freien Markt erhofft, finde ich jetzt fragwürdig. Also, I chose something else. I chose Rapture. Ja, weißt du, der freie Markt ist auch nicht alles. Und man spürt halt in dem Artikel so, ja, die Politik läuft nicht richtig. Wir haben hier, alles läuft schief. Wir müssen das System ändern. Demokratie ist überbewertet. Markt oder Befehl. Wie ist das denn dann? Darf ich dann in der Kommune jemanden umbringen? Nein, die wollen natürlich ein Sicherheitskonzept aufstellen, aber ich bin schon gespannt, was sie jetzt zum Beispiel bei Heroinkonsum an Regeln aufstellen werden. Ja oder nein, weil wir hatten ja auch mal diesen Freistaat Christiana oder wie der hieß, in Dänemark. Den gibt es ja auch immer noch. Christiania, genau, was ja so ein linkes utopisches Projekt war, wo man es aber nicht hinbekommen hat, halt harte Drogen zu verbieten und wo das Projekt beinahe gescheitert wäre, weil halt so viele Heroin-Junkies rumgegammelt sind. Und ich frage mich einfach nur, wie sie das umsetzen wollen. Ich finde es einfach interessant, sozusagen das libertäre Paradies wahr werden zu sehen. So, ich finde es interessant. So. Wie gesagt, also ich empfehle Bioshock zu spielen, da kann man das in ein paar Stunden erleben, was sich sonst ewig lang hinziehen wird. Das ist, ich meine, es erinnert mich so ein bisschen auch an Epcot, diese Urversion von Walt Disney. Der wollte ja da auch in Florida eigentlich nicht nur seinen Vergnügungspark bauen, sondern eine experimentelle, wie war das, Community of the Future, also wirklich eine Stadt und auch umliegende Industriegebiete am Reißbrett entwerfen und das dann alles so mit ständig in Bewegung befindlichen Laufbändern verbinden, die Leute von A nach B bringen und natürlich hier seine Monorail und was weiß ich. So, es ist ja alles schön und gut, aber es gibt schon einen Grund, warum solche Sachen seit den Römern selten gemacht werden, Städte am Schachbrett zu planen und sie dann irgendwo hinzusetzen. Das sieht man ja auch bei den Chinesen, wo man immer wieder die Fehlplanungen und den Gigantismus sieht. Das Ding ist halt auch, weißt du, wenn du dann mit deinem super tollen Utopia ankommst, in der Regel tun halt so Utopien nur existieren, wenn sie eine restliche Welt haben, die nicht komplett, also die nicht auch diese Utopie anhängt. Nach dem Motto, du hast jetzt deine Free Private City und du hast jetzt wenig Steuern, weil man ja einen freien Markt haben möchte. Ja, du bist so eine Steueroase und deine Free Private City erhält sich, das funktioniert deswegen, weil sie halt anderen ökonomischen Systemen Geld entziehen. Aber das ist ja freier Markt und so, man kann sich das ja aussuchen. Aber halt, das geht halt in meinen Augen eher so in die Richtung, wir wollen eine Steueroase aufbauen, was ein libertäres Paradies sein wird. Und wir ernähren uns dann von anderen Staaten und deren Wirtschaftsleistung. Singapur, hast du Singapur gesagt? Ja, und ich meine, mit Kommunismus ist ja auch so, hervorragende Produktion und aber halt nicht mehr so viel Erfindergeist und Kommunismus funktioniert halt auch nicht unbedingt eigenständig. Also weißt du, wenn du dann deine Landwirtschaftsreform hast und alle Leute verhungern, dann musst du dann plötzlich doch im bösen kapitalistischen Weltmarkt Nahrung kaufen, weil sonst deine Bevölkerung verhungert. Scheiße, die Bevölkerung verhungert. Geh mal jemand auf pizza.de. Ja, weißt du. Hat das auch so irgendwie so leicht anarchische Tendenzen auch noch? Sowas wie so eine private Militia? Ja, so eine private Militia. Die Jungs, die wir in Berlin getroffen haben, was waren die? Anarchokapitalisten. Oh, okay. Gottchen. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Die wollten wir doch auch mal einladen, verdammt. Ja. Oh Mann, wir müssen mal mehr mit anderen Leuten machen hier. Ja, jetzt muss ich mal auf den Chat kurz eingehen, da erwähnt jemand Snow Crash. Ich wollte es heute nicht erwähnen, weil ich es schon dreimal erwähnt habe, aber das ist natürlich auch ein Buch, in dem genau diese Zustände auf humorige Weise aufgebereitet werden, ein wenig in die Zukunft projiziert. Da gibt es halt auch die Stadtstaaten nur gehören, die dann halt verschiedenen Unternehmen, nice. Zum Beispiel der Mafia. Ja, die größte Mafia bedient die ganze, das ist der Pizzalieferant. Ja. Das ist die größte Mafia. Genau. Und wenn der Bote die Pizza nicht im Zeitraum ausliefert, dann muss Onkel Enzo von der Mafia persönlich da hinkommen und sich entschuldigen. Und das hat dann ganz schreckliche Konsequenzen für Pizzaboten und so. Also super Buch. Einfach lesen. Neal Stephenson. Also ich glaube auch, dass diese Sachen da so bald zerbrechen würden, bis der Erste irgendwie seinen Zaun zieht und der Zweite sagt, nee, das ist auch ein Zentimeter zu weit irgendwo anders. You are violating the non-aggression principle. Really? Genau. Also da fand ich auch die Debatte, die der Sargon mit dem Red Panels hatte, extrem krass, weil dieser Red Panels-Typ, der war einfach so festgefahren irgendwie, der hat das nicht. Der war einfach intellektuell nicht sehr flüssig. War das so ein Anarchokapitalist? Ja, oder? Ja. Ja, aber das kommt von diesem Glaubenssatz. Wenn du dann an den freien Markt wirklich glauben tust, dann siehst du irgendwann nicht mehr die Probleme, wie zum Beispiel ein erfolgreiches Unternehmen kann sich so stark weiterentwickeln, dass es ein Monopol entwickelt oder dass sich ein Oligopol entwickelt, dass du dann einfach wenige Wirtschaftsriesen hast, die sich die Wirtschaft aufteilen und dann ein freier Markt nicht mehr zustande kommt. Schau dir Japan an. Genau das war bei denen mehrfach der Fall. Deswegen ist die japanische Wirtschaft eine etwas merkwürdige Wirtschaft. Weil du halt dann irgendwann ein Unternehmen hattest, wo du deinen Kredit, dein Auto, deine Klimaanlage, dein Restaurant, dein Hotel, dein alles bekommen hast und es am Ende dem Markt nicht mehr weiterhilft. Und wenn du da nicht jemand Mitsubishi gesagt. Genau, und wenn du da nicht irgendwo ein bisschen den freien Markt dadurch erhältst, dass du sozusagen ihn einschränkst, dann ist es halt für dich eine Glaubenssache, dass du sagst, der freie Markt wird es dann regeln, da wird es dann eine freiwillige Zerschlagung von einem Monopol geben. Quatsch. Ja, die Sache ist, das so ein bisschen wie mit, Evolution kommt weiter. Selbst wenn alles Leben auf der Welt stirbt, evolutionär wird, also irgendwo wird eine Zelle überleben und das wird weitergehen. Ja, super, aber das heißt, damit ist den Menschen nicht geholfen, die dann alle hinüber sind. Nee, aber ich fand das halt am abgefahrensten, weil der dann angefangen hat, halt dieses Non-Aggression-Principle und der hat dann gesagt, jo, wenn einer halt, also wenn die halt alle sagen, sie wollen jetzt die Schwarzen nicht bedienen, dann haben die das Recht dazu. Und da sollte man keine, und Sargon hat halt gesagt, nee, hier, man muss eigentlich dafür Gesetze, dass halt das nicht diskriminiert werden darf. Weil sonst kannst du die Leute aushungern. Ja. Und wenn du in einer Gesellschaft bist und da ist ein kleines Dorf und irgendwie ein schwarzer Kletterer, was weiß ich, hat einen Unfall und hat einen offenen Bruch und der Arzt im Dorf sagt einfach, nee, Nigger. Und sorry, ja, du hast das Recht zu laufen. Aushungern ist ein gutes Beispiel. In Indien, also in Saudi-Arabien gab es indische Arbeiter, die nicht bezahlt worden sind. Und da wurde dann die indische Regierung sozusagen getriggert, dass sie halt Nahrungsmittel dorthin senden mussten nach Saudi-Arabien, weil sonst ihre eigenen Landsleute dort verhungert werden, weil ja, halt super. Saudi-Arabien. Ja, und Indien selber ist ja mit dem Kastensystem auch nicht viel besser. Also da gibt es ja auch ganz krasse Sachen, wo Leute einfach von Geburt an wissen, dass sie in Armut leben werden. Ja. Mhm. Ja, und da hat halt Sargon gesagt, hier, man Unterdrückung sollte gesetzlich ausgeschlossen sein in der Gesellschaft. So, ansonsten kann man so frei mit der Gesellschaft sein wie möglich, aber wirkliche Unterdrückung auf diese Art. Und der hat dann gesagt, nee, wir haben das Non-Aggression Principle und das reicht und meine Rechte müssen nicht eingeschränkt werden wegen deinen Feelings. Und dann der hat im Prinzip sein ganzes Non-Aggression Principle damit ausgehebelt, weil er gesagt hat, oh, Feelings und damit hat er auch Schmerz mit eingerechnet unter Feelings. Okay. Das war das Geilste. Weil der irgendwie voll nicht. Foltern. Der hat überhaupt nichts gerafft mehr, der Typ. Das war ganz komisch. Also, und, oh, das war, also ich kann das jedem empfehlen, sich diese Debatte anzugucken. Sie war sehr frustrierend, aber sie war sehr lustig. Ja, also das, was wir da in Berlin kurz andiskutiert haben, hat auch eher eine frustrierende Richtung gedeutet. Also wenn ihr was über verhungernde Hexenkinder in Nigeria lernen wollt, richtige Debatte. Schaut sie euch an. Und wenn wir eh schon bei verqueren Themen sind, der Agent, der Trump ins Bedrängnis bringt. Christopher Steele, das glaubt doch schon mal jeder nicht, oder? Christopher Steele. Ich dachte jetzt Agent Orange. Das hört sich an wie der Name von einem Pornodarsteller für schwulen Pornos. Hallo, ich bin Christopher Steele. Und dann tut er auch noch das in dem ist Dossier. Mein Bruder Remington. Dirk Diggler. Weißt du, ich finde es einfach nur krass, wie die Medien das nicht hinbekommen, diese scheiß 35 Seiten zu lesen und sich zu denken, Leute, das ist Bullshit. Warum sollte ein MI6-Agent Sachen zu BuzzFeed liegen? Zu BuzzFeed. Und der andere MI6-Mann heißt Christopher Burroughs. Das ist ja schon lächerlich, oder? Also ein Gräber. Ja, ja, der Digger. Das Ding ist, wenn man Leaks anguckt, ein starker Indikator, dass das sozusagen eine Psy-Op ist, wenn das, was da drin steht, einfach zu schön ist, um wahr zu sein, also zu schlecht für die involvierten Leute ist. Wenn das so alles noch relativ in geordneten Bahnen ist, aber trotzdem unangenehme Sachen erwähnt, dann ist es eher, ist die Wahrscheinlichkeit eher gegeben, dass das Leak authentisch ist. Wenn jetzt in einem Leak drinne steht, dass Trump einen Hexenzirkel hat und keine Ahnung was, irgendwelche antiken Götter anbetet und sich mit Honig einschmiert und dann in seinem Trump Tower auf dem Boden rumrutscht, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt. Wenn jetzt da drin stehen würde, keine Ahnung, der hat sich einmal da irgendwo getroffen und die haben da Akten ausgetauscht oder sowas. Ist es eher ein Zuspruch wie, Trump wollte in dem Zimmer, wo Obama genächtigt hat, eine Orgie mit Prostituierten feiern, die sich gegenseitig anpissen. Ernsthaft. Das ist das Niveau von Journalismus. Und das wird dann auch noch übernommen aus den amerikanischen Medien. Tagesschau hat es ja auch übernommen. Wenn er meint, oh, Trump sagte die Anschuldigungen, die stimmen nicht. Aber über die Inhalte der E-Mails von Clinton nicht sprechen und dann aber so einem Pamphlet Glauben schenken. Leute, ernsthaft, stell dich nicht so dumm an. Mitteldeutsche linke Frauen attackieren Wagenknecht. Ja, das war ja zu erwarten, dass die ordentlich Gegenwind für ihre Positionen bekommt. Also. Ich frage mich sowieso jetzt schon seit längerem, was die da noch will. Die soll es vielleicht wie die Steinbach machen. Ja, mir geht es immer so, dass ich anfange, irgendwas zu lesen. Irgendwie, wenn es mir in irgendeinem Feed gespült wird und zuerst denke ich so, ja, richtig. Und dann kommt wieder dieses so von wegen, ja, der Westen ist böse und Waffenlieferungen und bla bla bla. Und dann denke ich mir wieder, ja, Alter, dann verlierst du mich. Nee, wenn es den Westen nicht gäbe, dann gäbe es keinen Islamismus. Absolut, ja. Ja. Das ist ja nicht so, dass das inhärent in der Religion drin ist, dass die Macht, Landnahme und so weiter machen müssen. Ich glaube, das ist das ganze Uran der Hirschquelle, was dafür. Ja. Das Ding ist halt, wenn du mit so einer Geschichte anfängst, wie das ist immer nur der Westen. Also, Nazi-Deutschland war jetzt kein Produkt von westlicher Intervenierung. Doch, natürlich, hier, Erster Weltkrieg. Und wenn das für die Deutschen nicht wahr ist, dann ist das für die Muslime auch nicht wahr. Entweder ist das für beide oder für keinen wahr. Das Problem. Ja, das war doch nur die Schmach des Ersten Weltkriegs, die dazu geführt hat, dass der Zweite Weltkrieg überhaupt kam. Das Problem im Mittleren Osten ist, sie sind auf dem Weg in die Moderne zu gehen und einen Teil ihrer Religion abzulehnen. Das tut manchen Teilen in deren Gesellschaft weh. Deswegen wollen die ein Kalifat. Weil sie denken, dass es ihrer Gesellschaft nur deswegen nicht so gut geht, weil man sich nicht an strenge muslimische Werte hält. Was wir gerade sehen, ist sozusagen die Implosion von einem alten Wertsystem und sozusagen der Streit darum, modern sein zu dürfen als Gesellschaft. Deswegen ist der Mittlere Osten so, wie er ist. Ja, wir haben auch Russland und die USA und China, die auch dort vor Ort Interessen haben. Aber das Konfliktpotenzial ist in erster Linie der Sprung von viel Religion in der Gesellschaft zu moderne, aufgeklärte Gesellschaft. Und die Wagenknecht wird halt attackiert von anderen Linken, die sagen, Wagenknecht ist Hitler oder so. Keine Ahnung. Nee, sagen sie nicht wortwörtlich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Der Name hört sich auch schon so deutsch an. Ja. Also österreichisch, sorry. Wagenknecht. Eigentlich ist doch, glaube ich, Iranerin. Na und? Auch schön finde ich, dass das gleich im ersten Absatz auch darauf eingegangen wird, dass vor allem jüngere Mandatsträgerinnen oder sogar schon im Vorspann, dass es die jüngeren Mandatsträgerinnen sind, die sich abgrenzen. Also die Julias, die Annes und die, wie auch immer, also die jetzt keine Mandatsträgerin da natürlich ist, aber wahrscheinlich gibt es genug Leute mit dem gleichen Mindset bei der Linken. Das ist auch gut so. Die Wagenknecht ist so ein bisschen das Fieberthermometer der Linken. Wenn die Linke komplett toxisch wird, dann ist die Wagenknecht nicht mehr mit dabei. Ja. Also. Und keine Wagenknecht heißt ja dann wahrscheinlich auch kein Oscar mehr. Mal sehen. Die Linke könnte sich schon noch zerlegen bis zum Bundestagswahlkampf. Lustig wäre es auf jeden Fall. Ja. Was ich erwarte, ist, dass ein für alle Mal geklärt ist, dass eine Spitzenkandidatin sich an die Programmatik und Beschlusslage der Partei zu halten hat und diese nicht mit jedem Interview aufs Neue geklärt werden müssen. Also für mich ist es am besten, wenn Politiker ihrem Gewissen verantwortlich sind. Ja. Wenn sie nicht so ein Doppelgewissen haben wie die Clinton da mit den privaten Aussagen und den öffentlichen, die sie hier macht. Oh Mann. Ja, Mann. Der wurde verurteilt. Und ich finde es gut, das System funktioniert. Der hat in einem Supermarkt im Müll gewühlt, weißt du, in den Mülltonnen. Und er wurde dann, weißt du, hier hat eine Frau, die gegenüber wohnt oder so, hat dann Polizei gerufen. Und er ist jetzt in den Knast gekommen. Oder nee, Tagessätze hat er bekommen, weil er das anscheinend schon öfters gemacht hat. Und ich finde, das ist gut. Wenn Müll im Essen ist, ist es immer noch Diebstahl. Der alte Mann, der darf nichts zu essen haben. Das muss so sein. Weil sonst, das sind die Grundrechte. Also da kommt der Kapitalismus ziemlich ins Wanken, wenn der jetzt einfach den Müll klauen darf. Weil also... Warum ist es bei der Welt, Alter? Warum? Welt.de, Müll, Mann sucht den Müll. Naja, ich fände das schon ziemlich symptomatisch für den Zustand der Gesellschaft, dass Leute mit 78 im Müll suchen müssen, weil sie nichts zu essen haben. Dieser Satz hier, ein psychiatrischer Gutachter schätzte den Rentner demnach als schuldfähig ein. Da hat sich jemand hingestellt und gesagt, ja, ich bin ein studierter psychiatrischer Gutachter. Ja, dieser Mann. Stell dir einfach vor, du verbringst Jahre damit, auf der Universität Jura zu studieren und Psychologie und so, ne? Und dann machst du da so ein psychologisches Gutachten für einen Typen. Der war tatsächlich nachvollziehbar hungrig. Und auch der Nachsatz, auch wenn er erste Anzeichen einer Altersdemenz zeige. Ja. Das Ding dort ist halt auch, also wenn ich jetzt nichts zu essen habe und wirklich mir aus dem Supermarkt das Essen aus der Mülltonne hole, ist mir doch scheißegal, was dann Richter dann davon hält, dass ich Müll geklaut habe. Ich freue mich doch dann, wenn ich in den Knast komme und drei warme Mahlzeiten habe. Na eben. Oh, sorry. Ja. Das ist dann auch Steuergeld, was man sich sparen kann. Was kostet der Richter pro Stunde? Der Anwalt? Der Pflichtverteidiger? Ja, das aber der Kerl hat 300 Euro im Monat zum Leben und jetzt soll er 20 Tagessätze a 10 Euro zahlen. Und ja, der super. Verurteilte? Das hilft ja volle Kanne. Der Verurteilte, der nahm die Strafe zunächst auf die leichte Schulter, aus einem einfachen Grund, wie die Zeitung ihn zitiert, ich höre eh nix, mein Sekret liegt daheim. Das wäre eigentlich mal ein Fall für so ein GoFundMe. Ja, also, weil der kann einem echt leid tun. Also, weißt du, ich... Oh Mann, der tut mir aber schon leid, der Typ. Also ich lache nicht über den Typen, dass er im Müll rumsuchen soll. Ich lache darüber, dass er so verarbeitet wird. Oh ja, Mann. Ich find den Typen super. Also das Problem ist, der hat doch so einen Sinn für Humor für jemanden, der nichts hören kann. Also. Ich meine, dass sein Fall macht aus dem deutschen Rechtssystem da eigentlich eine Karikatur. Also das ist eine Realsatire, die er mit seinen echten Lebensumständen dann über die Zeitung schreiben kann. Und das ist irgendwie, es karikatiert das deutsche Rechtssystem, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind das so Fälle, die, weil alles so sehr bürokratisch verläuft und nach Schema F, ja, das, wenn da so ein Fall reinkommt, man sich da auch denkt, ja toll, das ist so diese typische deutsche Bürokratie so und so. Typ sucht den Mülleimer. Sie haben kein Geld? Gut, hier haben Sie eine Geldstrafe zu 30 Tagen ersetzen. Oh Mann. Ach, ja. Aber hier, ne? Jetzt noch weniger als keine Zinsen zahlen. Der ist halt x. Opa Bayern, Alter. Tiches Einblick. Ja. Ah ja, da hatte ich vorhin auch schon vorgegriffen. Gerade dieses Urteil von in der Schweiz, wo eine Muslima am Schwimmunterricht nicht teilnehmen wollte wegen Glaubensbekenntnis und Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg meinte, nee, Religionsfreiheit gibt's, wenn du dich integrieren möchtest. Wenn du dich nicht integrieren möchtest und Schwimmen da ist ein Teil von Integration, dann gibt's auch keine Religionsfreiheit. Wenn du integriert bist, dann kannst du Rechte einfordern, wenn nicht, dann halt nicht. Sorry. Und das Interessante ist halt, dass dieses Urteil halt auch viele andere Bereiche angewendet werden kann. Wenn zum Beispiel diese Forderung Kopftuch im öffentlichen Dienst von einer Polizistin oder auf dem Amt und so Sachen oder von einer Lehrerin, wirft es halt ein positives Licht auf ein freiheitlich-demokratisches Europa, was sich nicht einspannen lässt von islamischen Forderungen nach Einlullung nach islamischer Art, dass man einen Islam auf den Podest heben muss, damit sie sich besser fühlen über irgendeine mittelalterliche Weltanschauung. Also in dem Artikel ist so der letzte Absatz, der ist ziemlich gut. Der hier gefällt mir auch schon. Ja, der Masiek, den hatten wir auch schon in Meckern Richtung Mekka auseinandergenommen, ist so der salafistische Sigmar Gabriel. Nein, Quatsch, aber geht so in die Richtung. Integration in die europäische Leitkultur ist das oberste aller Gebote. So lautet das Fazit des Straßburger Urteils. Diese Leitkultur ist nun einmal auf Grundlage der keltisch-germanischen und griechisch-römischen Traditionen christlich-abendländisch geprägt, stellt in der Tradition der mit viel Blut erkämpften Werte der Aufklärung, die Freiheit des Einzelnen über die monomacho-theistischen Visionen eines arabischen, patriarchalischen mit Moral- und Bekleidungsvorstellungen aus dem 7. Jahrhundert. Und das ist doch gut so. Ja. Freiheit! Deus vult! Deus vult! Ja, das war ja auch, also der Louis Levaux, der YouTuber, der hatte mal so eine Entscheidung vom Supreme Court kommentiert, wonach so eine Muslima, die bei, wie heißt sie, hier Abercrombie & Fitch heißt das, glaube ich, diese Ladenkette gearbeitet hat und damit Kopftuch aufgetaucht ist irgendwie. Und die haben so einen Dresscode halt eben und da gehört halt kein Kopftuch zu. Und deswegen wollten die halt rauswerfen und dann ist das halt bis vor den Supreme Court gegangen und da haben die halt gesagt, so ja, wenn das ihre religiösen Überzeugungen sind, dann musst du das machen dürfen. Und da hat sich halt Louis Levaux ziemlich stark drüber aufgeregt, kann ich auch verstehen, weil also zum einen die American Civil Liberties Union hat diesen Prozess finanziert und unterstützt, also auf der Seite von der Muslima halt. Und es ist halt ein Sonderrecht an der Stelle. Also, weil jeder andere, der halt in der Firma arbeitet, kann sich halt nicht auf sowas berufen. Kannst halt nicht hingehen und sagen, so, ich will jetzt hier aber lieber irgendwie, keine Ahnung, eine rosa Hose anziehen oder so. Fühle ich mich besser mit. Ich fühle mich in meinen religiösen Gefühlen verletzt, wenn ich keine Hirschquelle am Arbeitsplatz trinken kann. Ja. Den ganzen Tag, würde ich sagen. Ja. Ja, das war wieder mal was von mir. Fand ich ganz interessant, der Autor Michael Hampe redet hier über diese kulturwissenschaftliche Linke und dass die jetzt ein Problem hat, nämlich mit diesem ganzen komischen, alles ist nur ein Konstrukt und so weiter Zeug, was er dann hier auch ziemlich humoristisch auseinandernimmt. Das ist ein ziemlich cooler Artikel. Ja, auch meine Oma ist kulturell konstruiert und historisch bedingt. Denn Omas können als hilfserziehungsberechtigte natürlich nur in bestimmten kulturellen Kontexten entstehen. Und wenn meine Oma nicht 1902, sondern 72 geboren wäre, wäre sie zweifellos eine andere gewesen. Was eine Überlegung, Alter. Gab es deshalb meine Oma nicht wirklich? Digga, was ist das? Was ist das? Deswegen sollte man Kindern nicht irgendwie so frei sein. Ja, das ist eine Parodie auf diesen ganzen Konstruktivismus halt. Ach so, es ist eine Parodie, das ist nicht ernst gemeint. Arbeitslosigkeit ist nur ein soziales Konstrukt. Okay, ja gut, dann zeigt das ziemlich gut, wie absurd der Gedanke halt ist, ja. Ja, genau, und ja, das ist ja halt so der Aber Artikel. Da nimmt ihr schon ziemlich gut auseinander, also was ich auch ordentlich finde, weil die kulturwissenschaftliche Linke, die ist wirklich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht Krebs sagen, aber da habe ich es gesagt, nein, keine Ahnung, es ist einfach nervtötend. Wir müssen dekonstruieren. Ja, das Problem ist halt eben, wenn es keine objektiven, richtigen Sachen gibt, ne, was sagt man dann halt den Leuten, die irgendwelche Verschwörungstheorien, irgendwelche Sachen halt vertreten? Wie will man das widerlegen? Weil es gibt ja keine objektiven Wahrheiten, halt diese postmoderne Herangehensweise, ne, die kulturwissenschaftlichen Linken da halt haben. Aber auf der anderen Seite wollen sie die dann halt belehren und irgendwie überzeugen und so. Ja, man könnte auch sagen, dass ein kulturwissenschaftliche Linke sind halt Linkspopulisten. Ja, einfach reden und Aufmerksamkeit wollen. Also. Ja, dann merkt die kulturwissenschaftliche Linke, dass sie außer ihrer partikularen politischen Meinung nichts, aber auch gar nichts gegen Leute wie Berlusconi und Trump in der Hand hat. Keine Theorie, keine Praxis, ja. Aber eine Zivilgesellschaft. Ja. Ja, wird dann halt wieder verlinkt. Ja, hier gibt es noch einen kleinen, wie recht sind wir wirklich, Persönlichkeitstest. Uiuiui. Mit freundlicher Unterstützung von Frau Raphael von der AA-Stiftung, glaube ich, ist sie auch. Auf jeden Fall hier von Netz gegen Nazis. Und was ist Rechtsextremismus? Also Extremismus per Definition lehnt die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Mhm. Also per Wortdefinition. Also man kann dann in verschiedene Themen, also Thematika, das unterscheiden, ob du jetzt rassistisch bist oder ob du jetzt sagst, die Bourgeoisie muss entmachtet werden, beißt sich die Maus den Faden ab. Also das macht in meinen Augen nicht so viel Unterschied. Natürlich muss man verschieden auf die verschiedenen Pole dann eingehen, sozusagen, von den extremen politischen Strömungen, aber Extremismus per Definition lehnt die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab. Also, ja, wenn ich mal die Liste so runtergehe, Rassismus, weiße Männer sind alle doof und böse und so weiter und so fort, Antisemitismus, Lori Penny, Boykottier Israel, Autoritarismus, ja, braucht man, glaube ich, nicht weiter erklären. Alles muss sich ändern, konstruiert, alles hier, Sprache und so weiter und so fort. Chauvinismus, ja, hier, Frauen sind die besseren Menschen, tralala. Na gut, völkisches Denken. Völkisches Denken ist vielleicht nicht unbedingt, aber statt Individualismus gibt es auf jeden Fall jede Menge Kollektivismus. Aggressiver Nationalismus, ja, eher aggressiver Internationalismus, Revisionismus. Ja, Dividendismus gibt es bei den anderen da auf der anderen Seite auch ganz oft. Ja, mit Gulags und mit großer Sprung nach vorne und mit Nordkorea und mit Venezuela und alles läuft super und Sozialismus wurde noch nie probiert und es funktioniert alles und da ist nie irgendwas schiefgegangen, auch wenn Kommunismus mehr Todesopfer hat wie alles andere, was wir Menschen uns jemals ausgedacht haben. Also, aber den Kommunismus gab es doch gar nicht. Genau. Ablehnung des Wertepluralismus, naja, fragt sich, was sie hinter diesem komischen Wort, also wenn es darauf abzielen soll, irgendwie halt wieder so ein Kollektivismus-Individualismus-Ding, dann ja, ist das ja bei denen auch nicht sehr stark ausgeprägt. Nee. Also ich sag nur, hier bla bla bla, Feminismus, nenne ich einen Feminist, alle sind Feministen, wenn sie für Gleichberechtigung sind, tralala. Wertepluralismus ist ein politischer Kampfbegriff, weil es hat halt noch nicht mal mehr einen Duden-Eintrag. Und ich meine, selbst SJW hat einen Duden-Eintrag. Also nicht einen Duden, aber den Oxford-Eintrag. Also. Judenduden. Auswirkungen rechtsextremer Einstellungen. Oh mein Gott. Ist das nicht doppelt? Man kann es an Rassismus erkennen und. Die Auswirkung ist Rassismus. Und Antisemitismus. Ja, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Islamfeindlichkeit rein. Obdachlosenfeindlichkeit. Wertfeindlichkeit. Wär nicht gelebter Rassismus ein besserer Begriff? Wenn jetzt, keine Ahnung, der Dieter auf Facebook rumpöbelt und aber nie was im echten Leben macht, das ist dann vielleicht immer noch anstößig, aber jetzt was anderes wie direkt extremistisch im Sinne von aktionsbetont. Also ich weiß nicht. Also ich keine Ahnung. Also auf jeden Fall hierzu, auf politische Gegner. Das kann ich auf jeden Fall jetzt nicht umdrehen und den Leuten da irgendwie selber vorwerfen, weil islamfeindlich sind die auf jeden Fall nicht. Nein, also die sind schon islamfeindlich. Liberale Muslime, die sich für einen reformierten Islam, ja, der in die Moderne passt, einstellt, tun sie regelmäßig vor den Kopf stoßen. Da sind die muslimfeindlich, aber islamfeindlich sind die nicht. Benevolent Racism. Sie sind nicht islamfeindlich, das stimmt schon, aber sie sind feindlich gegenüber denselben Dingen, gegenüber denen der Islam feindlich ist. Internalisierte Islamfeindlichkeit nennt man das, glaube ich. Auf jeden Fall, diese Ablehnung äußert sich als verbale Hetze, Anfeindung, Bedrohung und als Gewalt. Kleiner Shoutout an unseren besten Freund nie wieder, ja. Der sich jetzt auch beim Doktorand ausgetobt hat in den Kommentaren. Oh Mann, oh Mann. Und das finde ich eigentlich das Großartigste. Organisierte Rechtsextreme. Rund 22.600 Menschen. 22, ich halte mir den kleinen Finger an den Mundwinkel. 22.600 Menschen. Das habe ich letzten Stream schon gesagt. Es gibt einen Grund, warum die Rechtsextreme nie ein Bein auf den Boden gekriegt hat. Und das ist zum Beispiel, weil es sich um halt gerade mal irgendwie 22.500 Spacken handelt, die einer Mehrheitsgesellschaft von 80 Millionen gegenüberstehen. Vor allem, wenn man dann sich die Statistikzahlen anschaut, die da mit eingetragen sind, ist das echt einfach zurückgegangen und zwar so weiter und weiter. Auf allen weiter. Ebenen. 6.650 Parteimitglieder. Das ist nix. Das ist niemand. Ich weiß noch nicht, was die da alles reinzählen, weil, also ich glaube nicht, dass die NPD 6.000 Mitglieder hat. Ich würde behaupten, dass es mehr Menschen in Deutschland gibt, die die Reptilien-Mensch-Verschwörung für wahr befinden, als Rechtsextreme. Naja, einer ist ja hier schon mal im Stream. Aber bitte ja. Abzug von Mehrfachmitgliedschaften, ja. 3200. Ne, bei 3200 waren wir schon? Nee. Nee, 3200 gehören zu rechtsextremen Organisationen. Ja, aber auch das so, okay. Wobei man auch immer mit sagen muss, wenn du jetzt so 22.000 Leute hast, die jetzt mal also schon eine richtig aggressive Rhetorik haben, die Leute, die dann wirklich abdrehen und wirklich irgendwie Rechtsterrorismus begehen, die fühlen sich halt auch nur in diesem Unterstützerkreis wohl und gerechtfertigt und kriegen da ihre soziale Anerkennung über den Scheiß, den sie da machen. Also ich will sozusagen dann die Leute, die viel drüber schwadronieren, aber nichts machen, nicht kleinreden, sondern halt herausstellen, dass ein Rechtsextremist, der also auch wirklich einen Anschlag macht, halt genau in dem Milieu halt rumgammeln wird. Also, und ja, also. Nicht jeder, der so denkt, handelt auch messbar entsprechend, wählt eine Partei oder ist Mitglied einer Kameradschaft. Okay, wir müssen uns also auch gegen die Gedankenverbrecher wappnen. Die wissen das vor allen Dingen trotzdem. 5,6% der Menschen vertraten eine rechtsextreme Einstellung und von denen Hunderttausenden sind echt nur irgendwie 6.500 in Parteien. Sehr merkwürdig, komisch. Da würde mich das interessieren, wie denn, was, also wie sie die Zahl festgestellt haben, die genaue Feststellung der Zahl. Die hier Fragen. Wird es ja nochmal aufgeschlüsselt. Ausländerfeindlichkeit 18% 2002. Okay. Verharmlosung des NS 2,2%. Wow, also da kommt echt eine Gefahr auf. Warte mal. Untersuchen alle 2 Jahre. Wir haben jetzt. Ach so, das ist die Vergleichszahl. Ja, das ist die Vergleichszahl und die vordere Zahl ist 2014. Ah, okay. Ich dachte gerade, ich habe es auch erst falsch gelesen. Mit anderen Fragen alte Ergebnisse neu bewertet haben, das war meine Vermutung. Eine Verharmlosung des Nationalsozialismus, Alter. Das geht doch sowieso schon zurück, worüber beschweren die sich jetzt? Das ist auch nicht ihr Verdienst, das ist einfach so ein Zeitding, okay? Was ist denn Abwertung? Was bedeutet denn Abwertung von Muslimen? Heißt das, ich habe mich geäußert, dass ich die Scheiße finde oder ich habe irgendwie gesagt, Roma stinken oder was? Aber weißt du, da ist der Mantel schon ein sehr großer Unterschied. Es kann auch sein, irgendwie, ja, mögen sie die Autobahn? Ja, mag ich. Da ist auch semantisch ein sehr großer Unterschied. Du kannst dich nicht entscheiden, ein Flüchtling zu sein. Flüchtling ist keine so eine Religion, sondern einfach ein Begriff, den man halt hat, wenn man eben flieht aus einem Land in ein anderes. Roma ist etwas Ethnisches und Muslime ist etwas Religiöses. Das heißt, da wird auf ganz vielen Ebenen einfach gleich so, ja, Abwertung kann man gegen alles sein. Deswegen ist, ja, toll. Ja, Alter, vor allem gibt es doch was bei Muslimen, was man abwerten kann. Was ist da los? Oh, 5.200 Mitglieder hat die NPD. Ich denke, die werden demnächst irgendwie alles übernehmen. Da sind auch Leute rausgegangen, Alter. Mann. Und dann hier, die Rechte, vor der habe ich richtig Angst. 650 Mitglieder. Ein Kommunalmandat in Dortmund. Ein einziges in Dortmund. Wir haben alle weniger Mitglieder als wir Abonnenten hier, die jetzt hier gerade im Bild sind. Also, da, der dritte Weg, das hört sich auch gar nicht an nach einer komplett durchgeknallten Reichsbürgerklicker. Ja. Spezialität Islamfeindschaft. Und Lammkotelett. Das ist da auch sehr gut bei Pro Köln. Denen sind die Informationen ausgegangen und die müssten dann einfach da bei der dritte Weg schon hinschreiben, gegründet 2013, wann die gegründet wurden. Ja, super. Und wird nicht der dritte Weg immer auch von Kommunisten und von Neonazis hart attackiert, weil es irgendwie so ein Hybrid-Ding in der Mitte ist halt? Der dritte Weg war ja die Antwort auf Faschismus und Kommunismus, eine extremistische Ideologie, die irgendwie Nazi-Kommunismus etablieren will oder so. Okay. Oh Gott. Republikaner, 4.500 Mitglieder, eigene Angabe. Sehr geil. Das glaubt doch kein Mensch. Treten die noch irgendwo an? Aber Leute, die Dunkelziffer, die ist sehr groß. Man weiß noch nicht, wie dunkel sie ist und wie viele es sind. Subkulturell geprägt, Neonazi-Gruppen sonst. Kameradschaften. Subkulturell geprägt, eins. Nationaler Widerstand, oh Mann. Eins. Aktivitäten der Antifa, Organisation von Aufmärschen und Konzerten, Gewalttaten, Propaganda vor Ort, Propaganda im Internet, terroristische Aktionen, Aufbau einer linksextremen Parallelwelt, eigene Zeitung, Verbände, Clubs, ja, kommt hin. Ja. Ist die Antifa, lese ich da sehr gut raus. Ich glaube nicht. Hör mal, du kannst doch nicht einfach ein paar Worte verändern und wenn der Sinn dann Sinn macht, dann hat sich da nicht groß was getan. Nein, hallo. Das ist falsch, ja. Das sind die Guten, weil es nicht die Schlechten sind, ja, komm klar. Autonome Nationalisten. Autonome Nationalisten. Girls can be funny, get over it. Sonst verfasst du was. Qualtaten. Get over it. Chris ist wieder kreativ. Eine Kleinstpartei. Gibt es auch Kleinstparteien? Bloodwalks vor Ort und so. Linksextrem. Ja, Mann. Ja, Linksextremismus. Wie hieß es nochmal, das Wagenburggelände da, wo sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollten, weil sie ein queeres Utopia aufbauen wollen und einmal in 5 Monaten Pizza miteinander kochen. Kochen vor allem. Ja, kochen. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt, ehrlich gesagt. War das nicht Wagenburg? Ja doch, Wagenburg, stimmt. Wagenburg. Und dann haben wir auch noch eine Riga-Straße, die dann geräumt werden soll. Also ein Teil von dem Haus, damit eine Flüchtlingsfamilie unterkommen kann. Und dann brennen überall Autos und man sagt, Haram, Alter. Dass der Staat hier uns gegen Flüchtlinge ausspielt. Dann denke ich mir so, ja, Antifa, Alter, ihr habt einen Schuss nicht gehört, Alter. Riga, Alter, Beste. So, fixed it. Zum Glück haben wir die militante Mitte. Ja, hier, Shoutout an unsere neuen Subscriber von der Identitären Bewegung. Nicht rechts, nicht links identitär ist offenbar der Versuch einer NS-Verherrlichung. Ja, toll. Ich war auf der Feministen-Demo und da haben die geschrien, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, ja. Finde ich gut. Ach jo, Alter. Ich bin einfach der Meinung, sie sollten bitte die Spartaner in Ruhe lassen. Die haben mir nichts getan. Sollen sie sich was Eigenes ausdenken, irgendwie vielleicht so ein Kreuz mit Haken dran oder so. Aber ich finde halt das spartanische Lambda irgendwie, sich da so zu den 300 zu stilisieren, die Freiheit an den Thermokühlen verteidigen, finde ich so unglaublich übertrieben. Aber das ist es doch, Mann, diese Romantisierung. Ja, die Identitäre Bewegung lebt für mich auch sehr vom Pathos ihrer Aktionen einfach. Ja. Wir sind möchte gern Lützos Jäger gehen und kämpfen gegen die Napoleonische. So richtig deep und edgy und so. Das sind mir die Illuminaten lieber. Radikal aufklärerische Geheimgesellschaft. Finde ich gut. Rechtsextreme Bands oder Gruppierungen gibt es in nahezu allen jugendlichen Subkulturen. Linksextreme Bands und Gruppierungen gibt es in nahezu allen jugendlichen Subkulturen. Neben Rock, Heavy Metal, Volksmusik, Liedermachern, zum Beispiel Hip-Hop, Techno, aktuell besonders verbreitet, NS-Hatecore. Was soll das sein, Alter? Wir müssen so einen Stream machen, bei dem wir so NS-Hatecore-Musik spielen. Wir haben Platz 1 auf der Amadeus. NSBM, also National Socialist Black Metal. Metal. Vor allem Black, weil es sind National Socialism und Black. Es bleiben im Raum DJ Bobo, Manowar und Iron Maiden. Also NS-Hatecore, Alter. Gab es zu Hitler-Zeiten schon so eine NS-Hatecore, Alter? Sehr interessante Musik der Jugend. Sehr interessant. So rechte Musik gibt es ja schon. Also ein Kindheitskumpel von mir hat da plötzlich so eine gehört, die ist Lanza. Ja, gut, klar, es gibt so. Ja, das ist die gibt, das kenne ich auch. Ja. Oder so, es gibt schon Scheiß. Es gibt ja bei allen Idioten auch Leute, die Musik machen. Hat in Lanza auch Verbindung irgendwie mit dem NSU irgendwas, irgendeine Spur? Dachte ich, dass ich mal gehört hätte. Nazi-Reggae hat jemand im Chat geschrieben. Nichts gegen den. Menschenfeinde aller Art. Affen sind auch eine Art, hallo? Ja, genau. Ja. We are the monkeys. Schulhof-CDs, das ist ja auch so eine, das höre ich schon seit Jahrzehnten von diesen Schulhof-CDs. Gibt es die wirklich? Mal irgendwann vereinzelt. Auch skurrile Zugänge, Humor, Sprühschablonen, Nazi-Flirtbörsen. Nazi-Flirtbörsen ist geil. Such auf blondes, junges Mädel. Mit Schäferhund. Sollte tierlieb sein. Und Lebensraum besitzen. Im Osten. Im Osten. Und Holz vor der Hütte natürlich. Die Webseite heißt dann so, wie soll so eine Börse heißen? So Flirten macht frei oder was? Was soll das sein? NSD Partner. WKNS, wer kennt das? Vergleiche irgendwie die Ideologien auf NS24. Schüler-VZ sind unsere Nazi-VZ. Alle 20 Sekunden wird zurückgeküsst. Ab 15 Uhr wird zurückgeschaut, postet. Alter, und oben mit so einem Banner mit Petri und Pretzell. Oh, und das mit der Schule, da habt ihr ja, glaube ich, schon ein bisschen vorgegriffen gehabt, eine spezielle Angebote, um Schüler zu begeistern. Laut 33 ist natürlich auch ein guter Vorschlag. Schulhof-CD. Ja, mit diesen ganzen CDs, ne? Wo auch heutzutage die ganzen Kinder alle sagen so, ich brauche unbedingt eine CD. Gib mir meine CD. Hast du das auch? Kannst du mir das per Nearfield Communication schicken, Alter? Fucking Disketten, Alter. Mailings, wer liegt denn Mails von denen? Keiner. Vor allem Mailings oder Briefe an SchülvertreterInnen neu. Kettenmails in WhatsApp-Gruppen. Ganz neu. Jetzt neu. Wenn du das nicht an deine Eltern weiterschickst, kommt der Führer dich besuchen. Schick das an 14 Leute weiter. Nazi Scout 88. Alter, ich krieg's nicht zusammen. Hey, oh mein Gott. Alter. Sag mal, die Person, die das da eingetragen hat zu einer Webseite, die muss sich doch auch so ein abgelacht haben, oder? Nee, die meint es ernst. Engagement in sozialen Netzwerken im Internet, die Schüler besuchen. Weißt du, das ist dann wie der Fernsehspot. So gab's doch mal diesen, lassen Sie jeden bei Ihren Kindern rein. Ja, genau, ja. Wo die Nazis vor der Tür stehen. Ja. Oh Mann, die Schüler besuchen. Hallo? Schön, dass ich mal mit dir sprechen kann, Leon. Vor allem, ich finde das vollkommen krass, wie unironisch die das meinen. Die reden ja hier von Nazis, ja. Aber Nazis sind per Definition Nationalsozialisten und Nationalsozialisten sind per Definition auch sozialistisch angehaucht. Das bedeutet, was ist das? Was machen die da, ja? Es gibt auch Nazis, die so super für LGBT-Rechte sind und für Inzest und für Pädophilie, ja. Also, ich finde, das ist halt inflationär verwendet, der Begriff. Wir können sich nur Nazi, Nazi, Nazi sagen. Man muss halt auch erklären, es gibt Ethno-Nationalisten und dann keine Ahnung, also weißt du, einfach diese verschiedenen Subgruppen, weil dann kommt jemand mit, sagen wir mal, merkwürdigen Gedankengut in Verbindung und er kennt das nicht richtig. Ja. Also, weißt du, wenn du einfach nur Nazi als Sammelbegriff verwendest, das ist halt... Ja. Ich habe aber erst neulich... Das ist wie bei Star Wars mit den Nazis. Das ist die dunkle Seite der Macht und diese Teachings, die gibt es nur in dem Archiv und das dürfen eine hohe Jedi-Master dürfen das überhaupt sehen, weil das so korrumpierend ist. Deswegen keiner sehen, dass es das gibt, dieses Wissen. Ich habe halt neulich auch durch so eine Ask a Fam-Anfrage eine Frage gestellt bekommen, wie meine Position zu Strasserismus ist. Und da habe ich das mal da durchgelesen und da hat sich herausgestellt, okay, das, was man hier als Sammelbegriff für Nazi auch hat, ist im deutschen Sinne eigentlich Hitlerismus. Das ist so Hitlers Art von Nationalsozialismus. Es gab aber auch den Strasserismus, der da eigentlich nicht auf so irgendwie so großen wahnsinnigen Ideen aufgebaut hat, sondern einfach nur so eine Sache war, dass ja die Deutschen mal nach dem Ersten Weltkrieg, nach so da mal eine eigene Nation halt schon so einen Gedanken und ein Land haben dürfen, ja. Da ging es nicht darum, Lebensraum zu bekommen, geschweige denn irgendwie Übermenschen zu haben. Das war eher Hitlerismus. Und als das Strasserismus ist nach Strasser, nach den beiden Brüdern benannt. Und als sie gesehen haben, was Hitler da macht, haben sie an die NSDAP so einen Parteibrief da geschrieben, so ein Flyer, in dem sie halt sagen, so hier, Nationalsozialisten, tretet aus. Ja, das geht in eine falsche Richtung. Wir sind die richtigen Nationalsozialisten. Das wären dann so moderate Nationalsozialisten. Das ist jetzt nicht unbedingt allzu viel besser machen. Aber den Begriff gibt es ja schon. Im Englischen ist es ja diese Civic Nationalists. So, ja. Sie sind Nationalisten, aber sie sind halt so zivilmäßig so. Ja, die Zivilgesellschaft, ja. Ja, die sind nicht für die Ausbreitung, die wollen Polen nicht wieder einnehmen. Nee. Ja, ich finde das vor allen Dingen gut, dass sie jetzt hier einmal wenigstens hingeschrieben haben, dass das Innenministerium hier halt eben nur 63 sieht und nicht 184. Zählung der Antonio-Matteo-Stiftung, ja. Dass sie sich hier nicht 187 ausgedacht haben, das wäre eigentlich noch lustiger gewesen. Wenn die sich das ist ja irgendwie dieser amerikanische Polizeicode für, wenn einer ermordet wurde. Code 187. Ist das hinter Todesfälle, haben die dann auch die Einzelfälle alle aufgelistet? Weil ich weiß jetzt nicht, also weißt du, nach Erzählung der Amadeo-Antonio-Stiftung, also ich hätte dann schon gern so eine Transparenz mit einzelne Artikel dazu aufgelistet, also mit wann und wo das passiert ist, nachvollziehbar, weil ich tue jetzt der Publikation per se jetzt nicht einfach nur Vertrauen entgegenwerfen. Und die Zahl kann ja schon stimmen, aber ich würde gerne wissen, wie das denn so zusammenkommt. Also wenn Sie jetzt noch sagen, ja, in der Zeit und in der Taz ist ein Artikel erschienen, wir haben die beiden Zahlen zusammengerechnet. Also weißt du, ich Dönermorde, okay. Wurden die dann nachträglich deklariert? Also dass da der NSU erstmal in die mafiöse Szene verpackt worden ist und später halt rauskam, dass es, okay, die haben es richtig aufgezählt. Dann bin ich beruhigt. Ich möchte es einfach nur besser nachvollziehen können. Interessant ist aber, dass sie dann in der nächsten Rubrik rechtsorientierte Straftaten oder Gewalttaten, da geben sie dann nicht mehr an, was die Quelle ist und ob das jetzt wieder AA-Stiftung oder Innenministerium ist. Das also in dem Ding ursprünglichen ist, Artikel jetzt, nicht gerade hier in dieser Liste. Eine Aussage ohne Quelle hat halt einfach keinen ordentlichen Wert. Wenn er jetzt persönlich... Ja, aber hier hast du ja auch keine Quellen. Ja, also... Das ist halt... Wahrscheinlich, ja, du würdest schon zu den meisten Sachen was finden, aber ob... Da würdest du wahrscheinlich abweichende Bewertungen finden, weil irgendwo muss ja diese Diskrepanz zwischen dem herkommen, was das Innenministerium sieht und dem, was die AA-Stiftung sieht. Und das Ding ist halt auch, dass es ein schäbiger Job ist, die Zahl hoch und runter zu korrigieren. Also egal, was du machst, du wirst einfach nur viel Scheiße abbekommen von allen Leuten, wenn du an der Zahl rüttelst. Also in egal welche Richtung. Ja. Aber es ist halt für mich einfach immer dieses Ding, ich mag halt Quellen. Ich finde halt Aussagen mit mehr Quellen immer besser. Zumindest hat man hier ein bisschen mehr Info. Das ist noch, damit kann man sich seine eigene Quelle suchen. Das ist schon was. Also. Obdachloser Glasdesigner. Das hat irgendwie so was Melodisches an sich. Obdachloser Glasdesigner. Passt sicher gut in den Hip-Hop-Text. Brenne ich das mal auf eine CD und verteile das. In der WhatsApp-Gruppe als Kettenbrief. Ja. Ich habe euch hier ein Image von der CD angehängt. Eine ISO-Datei, so ein ZIP-Ordner. Sport. Okay, warum werden Menschen rechtsextrem? Darüber forscht die Wissenschaft noch kontrovers und kommt auf diverse Faktoren, die als sich ergänzend verstanden werden müssen. Das ist wieder so ein Satz, der könnte direkt von Laser-Uschi sein. Grauenhaft. Ja, das also das tut dem Linguisten doch auch wehtun, so ein Satz. Ja, das tut auch weh. Also ich, ja. Das ist ja. Leer, er ist völlig leer. Ja, die Leute wissen es da nicht so genau und es gibt wohl verschiedene Dinge, die da irgendwie zusammenwirken. Nachts ist es kälter als draußen. Ja. Eigentlich weiß man das schon ziemlich genau. Nur um das halt ordentlich darzustellen, bräuchte man halt so eine Stunde. Aber eigentlich kann man das sehr, sehr genau sogar sagen. Mhm. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie ja auch diverse Leute mit so Sachen beschäftigt. Also, da gibt es eigentlich so viel Literatur drüber. Das ist ich weiß nicht. Also. Ja, aber das da wirklich jetzt buchstäblich mit rechtsextremer Einstellung helfen, da mit den Unterpunkten. Da kann man rechtsextrem zu linksextrem verändern und es passt einfach genauso. Schuld ist immer jemand anders. Ja, Bourgeoisie oder halt internationale Weltverschwörung. Ja. Ja, das kann man genauso auf Religion, das kann man auf jede Art von Identität, die ein Glaubenssystem mit sich bringt, beziehen. Das ist völlig, das setzt den Trend fort, dass wir eigentlich völlig belanglosen Scheiß lesen. Scheinbar Verantwortliche für Probleme, für das Gefühl, nicht mehr zur Gesellschaft zu gehören. Angst vor unsicheren Gesellschaft wie wirtschaftliche Zukunft. Gibt es, glaube ich, Schuldige für. Also zumindest in manchen Bereichen kann man die ziemlich, ziemlich klar benennen. Dazu kommt die natürlich rechtsextrem. Dazu kommt die Unzufriedenheit mit wirtschaftlich-ökonomischen, da geh mal höher, ganz kurz. Wirtschaftlich-sozialen und politisch-kulturellen Verhältnissen, Einheit, Demokratie, Zukunftsperspektive und als Persönlichkeitseigenschaften Ich-Schwäche, Autoritarismus, Dogmatismus und Konventionalismus. Das ist so frech, oder? Eine psychologische Analyse des politischen Gegners, mal ebenso hingerotzt. Ja. Ist eigentlich unter aller Sau, machen wir aber trotzdem hier. Ja, du musst dich dann halt nicht weiter mit den Personen beschäftigen. Bei Muslimen gibt es eine schlechte Selbstbeherrschung, außer dem Trend zum Totalitarismus, Dogmatismus und ja, weißt du? Ja. Und noch Mutterkomplexe, damit auch wirklich alles abgedeckt ist. Ne? Und vor allem, also ich sage das ja eigentlich schon fast wie eine kaputte Schallplatte, aber ob jetzt Islamist, Kommunist oder Faschist, das psychologische Profil ist jedes Mal dasselbe. Ja. Es ist einfach nur Scheiße in verschiedenen Farben, das war's. Also wenn du es einfach nur stark genug verfolgst, eine Ideologie, du kannst es auch mit Ökoterrorismus hinbekommen, so ähnliche Dinge. Also es gab doch diesen UNA-Bomber, ja, dasselbe psychologische Profil, der hätte auch ein guter Faschist sein können. Also in Anführungszeichen. Die Dosis macht das Gift. Genau, also es ist... Das vermisse ich immer ein bisschen. Auch lustig hier, dass sie hier nur 30% Rassismus, aber 40% Antisemitismus haben. Wegen dem ganzen unrassistischen Antisemitismus wahrscheinlich. Ja, wobei das ja immer diese Idee ist, dass ja der Jude zum Beispiel die Muslime gegen die Christen aufhetzt, damit er Profit schlagen kann. Also ist das nicht rassistisch? Damit die Leute dann alle Orangen aus Jaffa kaufen. Die Juden sind keine Rasse, die Juden sind die Juden. Ja, das ist sozusagen beim Rechtsextremen ist immer dieses Ding, dass irgendwie halt die Juden eine Weltverschwörung haben und deswegen sie sozusagen ganz oben stehen. Also ich glaube, das meinen sie damit mit diesen 40%. Und dieser Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das so. Gruppenfeindliche Menschenbezogenheit. Wir hatten da auch mal drüber einen Stream gehabt und der Begriff ist einfach so lächerlich. So, die kleinste mögliche Minderheit ist das Individuum, okay? Und wenn es da um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht, da kann man das Gruppenbezogene komplett wegwerfen, okay? Es ist einfach Menschenfeindlichkeit. Ja. Und auf jeden Fall spenden. Also ob du jetzt irgendjemanden nicht magst, weil er irgendeiner Ethnie angehört oder weil er Bourgeoisie ist, also da beißt sich die Maus nicht den Faden ab. Also, auf jeden Fall wissen wir jetzt, Europa besteht zu 50% aus Islam, 50% aus Fremdenfeindlichkeit, 40% aus Antisemitismus und Rassismus nochmal 30%. Das sind mehr als 100%, das kann ich nicht. Aber guck mal, wenn du Islamfeindlichkeit und Antisemitismus addierst, kommst du wahrscheinlich schon in die Nähe der Lösung. Ja, an Schulen haben jetzt ja auch Lehrer überhaupt keine Möglichkeit, keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen, dass da Kinder den Holocaust leugnen. Ja, die sollten bestraft werden, wenn sie über 14 sind, sagt unser Gesetz. Ja. Ich hatte die Woche, ich bin ja in Ausbildung und wir hatten, es war ziemlich ätzend, weil wir haben weiterhin mit Excel irgendwelchen Scheiß gemacht und wir sollten... Das ist Excel-Feindlichkeit. Wir sollten eine Zinsrechnung machen und mein türkischer Kollege meldet sich wirklich und redet dann davon, wie viel er dem Juden zahlen muss. Oh mein Gott. Ich dachte auch, ey, wie selbstverständlich ist das für die Idioten denn schon? So zu reden. Ja. Das ist doch ätzend. Das nervt und das haben wir extra abgestellt bei uns, diesen ganzen Kackdreck. Oh, Kackdreck. Nee, das haben wir nicht wirklich abgestellt. Jetzt kommt gleich was Passendes dazu. Lohngerechtigkeit. Familienminister Emanuela Schwesig sagt uns, warum der Mann uns unser Unglück ist. Ich verabschiede mich heute, bevor es zu schlimm wird. Ihr macht's gut. Ja, komm, fahr ab den Scheiß. Wir haben heute in unserer ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr ein ganz wichtiges Gesetz verabschiedet in der Bundesregierung. Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit, was den technischen Titel trägt, Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen. Worum geht es bei diesem Gesetz? Es geht darum, mit einem feministisches Dogma jetzt endlich in Gesetz zu gießen, um symbolmäßig den Frauen zu suggerieren, wir kümmern uns um euch. Wählt SPD. Darum geht es eigentlich. Frage beantwortet. Ja. Ein Tabu zu brechen. Und zwar mit dem Tabu, über Geld redet man nicht. Dieses Tabu hilft eigentlich nur, wenn es keine Transparenz gibt. Den Leuten, die Geld verdienen, hilft das nur. Penisträgern, sagen wir es doch, wie es ist. Leuten, die arbeiten für Geld. Dient es nur dem, dass ich gar nicht weiß, werde ich eigentlich für meine Arbeit gerecht, fair bezahlt. Und das führt dazu, dass wir... Du wirst für deine Arbeit nicht gerecht und fair bezahlt, weil du eine unfähige Ministerin bist. Ach, Chris. Wir immer noch die Situation haben, nicht in allen Fällen, aber eben trotzdem in einigen Fällen, dass Frauen für den gleichen Job nicht das gleiche Geld bekommen. Frauen haben sich das auch schon in prominenten Fällen erfolgreich eingeklagt. Aber nur dann, wenn sie oft durch Zufall erfahren haben, dass sie schlechter bezahlt werden. Und wir wollen, dass mit diesem Zufallsprinzip Schluss ist. Wir wollen Transparenz einführen. Ja, lasst euch nicht wir werden mit diesem neuen ausbeuten. Das ist der ewige Mann, der die Frauen immer ausbeutet. Zufall, ja. Ist das eigentlich ein Typ? Ja, das ist ein Typ. Das ist Ethan Ralph. Das ist auch Anführer der Gamer-Bewegung. Hatte der eine gestrichelte Linie zu Jan Hus? Ja. Ja. Was zu Jan Hus? Ach du Scheiße. Oh ja, die Hussitenkriege. Jetzt geht's aber rund hier. Im Gesetz vor allem vier Dinge machen. Erstens, wir werden das Prinzip gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit gesetzt. Gleichwertige Arbeit. Oh, jetzt guckt's aber böse. Die schön wieder ein kleines... kleines Wieselwort hat, wo man hinterher sagen kann, so ja, das ist zwar nicht gleich und euch zu vergleichen, aber es ist gleichwertig. Letztlich verankern. Zweitens, wir werden einen individuellen Auskunftsanspruch einführen für 14 Millionen Beschäftigte. Für Beschäftigte, die in Unternehmen arbeiten, die mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Mit diesem Auskunftsanspruch hat man zukünftig die Möglichkeit, Frauen und Männer, von einer Vergleichsgruppe des anderen Geschlechts zu erfahren, wie dort durchschnittlich bezahlt wird. Es geht also nicht darum, den Lohnzettel des Kollegen einzusehen, so wie manche Angst machen wollen, sondern es geht einfach darum, von einer Vergleichsgruppe zu erfahren, wird die eigentlich besser bezahlt für die gleiche oder gleichwertige Arbeit. Moment. Also hat die jemals in der freien Wirtschaft gearbeitet, die Frau? Weil du machst dich unglaublich beliebt bei deinem Arbeitgeber. Wenn du da hingehst und sagst, ich möchte gerne jetzt mal nach dem Schwesig-Gesetz hier so einen Einblick in die Lohngerechtigkeit in der Firma haben, da kriegst du einfach einen roten Stempel in deiner Personalakte und darunter steht bei der nächsten betriebsbedingten Kündigung mitgehen lassen. Also das ist wieder so eine Regelung, die klingt ganz toll, aber die Leute werden einen Teufel tun und sie nutzen, weil sie wissen, dass sie sich damals auf den Schleudersitz setzen. Ja, lächerlich. Oder du kannst davon ausgehen, dass die Firmen dann jetzt auch eher drücken werden. Oder sich denken so, ja, ich stelle mir lieber keine Frauen ein. Was eine gute Möglichkeit auch immer ist, ein besseres Gehalt zu bekommen, ist einfach eine halbe Stunde bis Stunde jeden Tag länger arbeiten. Im Grunde kriegt man damit schon so 10-20% mehr Gehalt, weil der Chef sieht, dass sich die Person wirklich anstrengt. Nur so als Tipp. Ja. Einfach ordentlich arbeiten. Ja. 50-Stunden-Woche ist normal. Dann kriegt man auch besseres Gehalt. Ja, sollte aber so auch nicht sein. Sollte nicht so sein im Idealfall, aber also jetzt jetzt direkt gerade. Also wenn in du einfach der Lage mit dem Niedriglohnsektor, der dir jeden Tag droht, klar. Ja, also. Ja, aber wenn sich so jeder anstrengen würde in einem Betrieb, dann hätte man auch als Arbeitgeber ein größeres Vertrauen zu neuen Leuten, die dann da reinkommen. Das heißt, das wäre so als Grundeinstellung für Menschen, wenn jeder von sich selbst aus, wenn der Mensch, sagen wir so, nicht als Grundzustand, als natürlichen, weit verbreiteten Zustand eher faul wäre, sondern sich wirklich mal gerne Überstunden machen würde in seinem Beruf, dann, ja, dann wäre das dann auch sozusagen normal, dann mehr zu bezahlen. Aber Sinn machen würde so ein Gesetz, wenn du es so machst, dass wenn jemand eingestellt wird, der diese Liste kriegt und gezeigt kriegt, so viel verdienen Männer im Schnitt bei uns momentan, so viel verdienen Frauen im Schnitt bei uns momentan. Nee, das kriegen die noch nicht mal. Du kriegst ja, aber so würde das funktionieren. Nicht ein nachträgliches Einsichtsrecht, sondern dass du bei der Einstellung direkt siehst, wie ist das Gefüge. Und dann kannst du nämlich selber verhandeln. Du kriegst nur das vom anderen Geschlecht erzählt. Das kommt auch mit dazu. Wow. Ja, das ist doch auch Quatsch. Und du kannst doch auf lohngehaltsvergleich.com und .de gehen und da gucken, was normal in deiner Branche ist. Und wenn du weißt, dass du mehr wert bist, kriegst du auch mehr Geld, wenn du dich einfach nur anstrengst und mit dem Chef halt auch. Die sind bei der SPD einfach in so einem Wettstreit, glaube ich. Sie müssen in irgendeiner Form im Gespräch bleiben. Und deswegen blasen sowohl Schwesig als auch Maas eine populistische Gesetzgebung nach der anderen raus, die keine Unterschiede macht. Also wenn es wirklich so eine Sache wäre, dass das Unternehmen wirklich gegen Frauen diskriminieren, wenn es um Bezahlung geht, dann habe ich mir überlegt, müsste es doch eigentlich am einfachsten so einen Beruf geben von oder der Manager kommt dann einfach so vorbei und sagt allen Frauen so Punkt irgendwie 8 Uhr oder so, ja, irgendwie vor Feierabend bei Männern, ne? So, hier, jetzt geht ja alle Frauen mal nach Hause, sonst seid ihr gefeuert. Ja. So, aber sowas passiert nicht. Jeder kann da arbeiten und bleiben, wie lange er entscheidet, in der Situation halt zu bleiben. Ja, dann machen halt Männer einfach mehr Überstunden, teilweise, weil ihnen der Job einfach mehr Spaß macht oder weil sie es besser wegstecken können, länger auf der Arbeit zu bleiben und bekommen dann deswegen auch mehr Bezahlung. Außerdem kommt es auch darauf an, wie gut man sich verkauft im Beruf und welche Fächer man davor gemacht hat und so. Also bei mir war es einfach so, wie ich meinem Chef gesagt habe, ich mache Dienst nach Vorschrift, dann hat er Angst bekommen, hat mir eine Gehaltserhöhung gegeben, weil ich mehr Arbeit geleistet habe, wie eigentlich normal gewesen wäre. Also so habe ich es gemacht. Vielleicht kann man es auch anders machen, aber es war immer meine Strategie und ich hatte ungefähr 20% über im Durchschnitt einen Verdienst in meinem vorherigen Beruf. Also, ja, genau. Und ich finde es vollkommen eine richtige Unverschämtheit, dass du, weil du ein Risiko eingegangen bist, nämlich dann so deinen Chef da so zu sagen, was du vorhast zu machen, und das ist so halt ein Risiko, ja. Ja, der hätte mich auch feuern können. Ja, sagen können so, nee, da wirst du uns zu schwer, wir werfen dich dann ab, ne. So, aber, weißt du, ja. Ja. Und wenn das der Fall ist, hat man einen Anhaltspunkt, natürlich einzufordern, dass Frau oder Mann dann genauso fair bezahlt wird. Drittens führen wir eine Berichtspflicht ein für Unternehmen ab 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darüber zu berichten, was sie eigentlich tun für die Schließung der Lohnlücke. Es ist wichtig, dass sich Unternehmen, auch Betriebe und auch der öffentliche Dienst überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Gibt es in meinem Unternehmen eine Lohnlücke durch einen ganz schlichten Vergleich der durchschnittlichen Gehälter für Frauen und Männer? Und wenn ja, das ist unglaublich wichtig. Staatlich verordneter Sexismus. Ja. Ihr müsst euch mal überlegen, beurteile ich die Leute hier nach ihrem Geschlecht? Nein, tue ich noch nicht. Ja, da muss ich aber tunlichst mal anfangen damit. Oh Mann, ey. Ja, das ist die richtige Strategie. Einfach den Leuten auf den Sack gehen. Ohne Zielsetzung. Das Klima vergiften, bis keiner mehr Bock hat. Ja. Super. Was sind eigentlich die Gründe? Ist es, warum sind bei mir Frauen überwiegend in Teilzeit und bekommen deshalb weniger Geld? Ist das alles gewollt? Oder kann ich hier Frauen besser unterstützen? Ist es wirklich so, dass das alle Berufe gleich bezahlt werden? Ihr selber habt den ganzen Unternehmen ermöglicht, zum Beispiel im Einzelhandel, die Jobs in Viertel- und Achteljobs zu zerhacken, damit sie Steuern sparen können. Und ihr seid dran schuld, dass es so viel Teilzeitarbeit durch Zwang gibt. Früher andere Teilzeitarbeit. Früher war Teilzeitarbeit eher eine Sache, die man gemacht hat, weil man zum Beispiel irgendwie noch die Familie oder irgendwie Landwirtschaft oder keine Ahnung hatte. Und heute ist Teilzeit halt was, du findest teilweise ja nichts anderes. Ja. Ja. Sei doch Bäckerei, Fachverangestellter oder Einzelhandelskaufmann, find doch mal was anderes. So lächerlich. Und hier geht es nicht um einen Generalverdacht, dass Frauen in Deutschland massenweise bei den Gehaltsverhandlungen über den Tisch gezogen werden. Hier geht es darum, dass das ist deine Aussage gerade. Das ist das Gesetz. Ohne Spaß, Alter. Moment. Gesellschaftsschädigende Scheiße, die ins Gesetz gegossen wird. Richtig ekelhaft, Alter. Was hat die gerade gesagt? Ich habe gerade nicht ganz zu... Die hat gesagt, dass Frauen in Deutschland bei den Gehaltsverhandlungen massenweise über den Tisch gezogen werden. Okay, nein, das ist wirklich so absurd. Nein, das ist einfach falsch. Nein, das kommt auch an, welchen Beruf du bist. Ich meine, wenn das wirklich so eine Sache wäre, dass Frauen über den Tisch gezogen werden, ja, warum verdienen Frauen in Pornoberufen viel mehr Geld als Männer? Ah, das sind aber doch auch wieder Spitzen. Das ist doch völlig irrelevant für die Diskussion. Relevant ist, dass in Deutschland flächendeckend beschissen gezahlt wird. Bei mir streiken seit einer Woche die Busfahrer und die streiken netterweise morgen auch noch weiter bei dem Dreckswetter. Ja, weil, wisst ihr, was sie kriegen? Die kriegen 12 Euro und dazu die Pausenzeiten nicht bezahlt, durch die sich ein Arbeitstag auf bis zu 12 Stunden aufbläht. Ja, das heißt, die sitzen zwischendrin, wenn sie ihre Lenkpausen haben, die sie haben müssen, sitzen sie rum und verdienen keine 12 Euro. 12 Euro in der Stunde. Und die Leute, ich möchte nicht damit leben müssen, dass mir ein Kind vorm Bus gelaufen ist. Also die haben eine Verantwortung, die verdienen, jetzt wollen sie 13,50 wie die Angestellten der Stadtwerke, weil diese Busfahrer, die streiken, sind Angestellte einer Unterfirma der Stadtwerke, die an die Stadtwerke verleiht zu einem noch niedrigeren Tarif, weil die Stadtwerke Busfahrer kriegen nämlich sogar 13,50. Und alles, was die Busfahrer wollen, ist auch diese 13,50 haben und dass ihre Lenk- und ihre Wende- und Pausenzeiten besser bezahlt werden. Mhm. Wir zahlen vielen, vielen, vielen Leuten viel zu wenig für die Arbeit, die sie machen. Das ist das große Problem. Ja. Nicht irgendwie, ob Frau, Mann, Penis, Vagina, ist doch alles kacke. Wobei egal. Mit Mann und Frau, da hätte ich auch noch ein Beispiel. Tierärzte, die sich für Kleintiere zuständig und berufen fühlen, die dann Katzen, Hunde, Wellensittiche untersuchen, sind überwiegend Frauen. Tierärzte, die Pferde, Schweine etc. Sich anschauen, sind überwiegend Männer. Ratet mal, in welcher der beiden Gruppe berufsbedingte Todesfälle am höchsten sind. Und warum dann wahrscheinlich in jemand, der Pferde behandelt, eher mehr Geld einnehmen kann, wie jemand, der einen Wellensittich sich anguckt. Das ist nämlich auch nochmal das Ding. Wenn du am Arbeitsplatz sterben kannst und ein Tod eher wahrscheinlich wird, bekommst du dafür auch mehr Geld. Ja. Und Frauen sind halt in der Regel eher abgeneigt von Berufen, wo man eher sterben kann. Ein Freund von mir, der studiert Chemie und der hat auch erklärt, dass der da, ja, dann ist der halt schon mal im Voraus schon so ganz gut abgesichert und wenn der dann mal irgendeinen Unfall hat, ja, dann hat er halt mal seine Rente und kann von der dann ganz gut leben, ist halt eigentlich ganz nice und der hat auch einen Frauen dabei sich im Studium. Ich bin dafür, dass die Betriebe in Deutschland mehr machen müssen, um herauszufinden, ob man Frauen auch früher umbringen kann. Oh Mann, ey, das fand ich gerade noch den Spruch von OPEX gut, von wegen über den Tisch gezogen und dann vorne der Stelle. Also vorne der Stelle haben wir noch über den Tisch gezogen, OPEX, aber nicht, was das Gehalt angeht. Also im Kommunismus wäre das nicht passiert, würde ich mal sagen. Okay? Schlechter bewertet werden als Tätigkeiten von Männern. Das sehen wir ganz deutlich bei den sozialen Berufen. Aber auch ja, jetzt kommt nämlich der Knackpunkt hier. Die Tätigkeiten werden so schlecht bewertet. Ja, aber da beißt sich doch die Schlange doch auch schon wieder in den Schwanz. Weil gibt es dann männliche und weibliche Tätigkeiten? Und wenn ja, ist das Gott gewollt, biologisch oder kulturell und so? Ich habe, als ich in meinen ersten Beruf eingestiegen bin, hatte ich eine 50-Stunden-Woche. Und eine Bekannte von mir, die in der Pflege gearbeitet hat, die hat 30 Stunden in der Woche gearbeitet und hat 300 Euro im Monat mehr bekommen. Und die hat gesagt, sie wird so schlecht bezahlt. Fresse halten. Das war das, was mir da eingefallen ist. Wenn ich mehr Arbeit hatte für weniger Geld. Also ich keine Ahnung. Also das mit der Pflege, ich weiß, dass die Pflege auch unterschätzt wird. Aber so schwer ist Pflege auch nicht. Wenn du jetzt in einer Behindertenwerkstatt bist und dann irgendwie den ganzen Tag Raucherpause machst und halt ab und zu jemanden fütterst, das kann auch nervig sein, wenn der einen Anfall oder so hat, aber ja, also ich weiß auch nicht. Also, ich finde es auch eigentlich persönlich auch ganz falsch, danach zu schauen, so nach dem, was das denn dann für Berufe sind, anstatt mal einfach mal zu schauen, was die Leute da wollen. Ja, es ist immer noch eine persönliche Entscheidung, in den Beruf zu gehen, in den man dann halt geht. Ja, und natürlich, vielleicht hat man da vielleicht nicht genug Qualifikation für einen höheren Beruf, aber dann hat man halt den Beruf, den man hat. Ja, ist schon okay, aber das ist so darauf zu schauen, ja, was denn der Gesellschaft so nützt, ja, und dann da versuchen, das noch höher zu schrauben, kann man machen, aber das ist auch dann auch so, sozusagen das vorzuschreiben. Das machen wir doch aber in anderen Bereichen. Guck doch mal, was Professoren verdienen, was Lehrer verdienen oder was leitende Beamte verdienen. Hm. Chefs von Landesbanken, Rundfunkanstalten etc. pp., die polstern wir noch besser als unsere Politiker. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, ja. Aber das Ding, was ich auch mit der Pflege habe, wenn wir jetzt zum Beispiel weniger Wochenstunden Zeit hätten, die man arbeiten tut, dann könnten die Leute sich auch einfacher um ihre eigenen Angehörigen kümmern. Und natürlich brauchen die da auch professionelle Unterstützung. Aber wenn jetzt alte Leute alt sind, ist es nicht dann auch cool, wenn dann irgendwie die Familie vielleicht sich auch um die mitkümmern kann? Oder muss dann die Person mehr arbeiten, um dann gute Pflege bezahlen zu können? Das ist halt bei mir auch immer so die Frage. Tut man sich dann nicht nur irgendwas sozusagen konstruieren? Man bleibt dann die Pflege auf und die anderen Leute arbeiten immer länger. Dabei könnten die auch ein bisschen weniger arbeiten und auch ein bisschen nach den eigenen den Eltern oder so schauen. Oder weißt du, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das nichts damit zu tun, dass es irgendwie so eine einseitige Diskriminierung ist auf Geschlechtsbasis. Ja. Ja, und gerade im Pflegebereich hast du ja auch die Tatsache, dass in den letzten Jahrzehnten da ziemlich viel Tafelsilber verkauft worden ist. Also hier die Uniklinik Gießen-Marburg, in der Nähe ich mich befinde zum Beispiel, ist komplett privatisiert worden. Mit den prekären Folgen für viele Mitarbeiter halt und sowieso Zusammenschmelzen des Mitarbeiterstamms etc. pp. Ja, das stimmt. Und das wird halt alles auf Profit. Was bringt uns ein Gesundheitssystem, das auf Profit ausgelegt ist? Im Endeffekt erstmal kurzfristig einen Gewinn für Aktionäre. Sonst bringt uns das gar nichts. Ja. Weil das wird genauso ausgeblutet werden und also da wird dann nicht modernisiert oder irgendwas, weil man halt lieber das Ergebnis von der AG schönen will. Und es wird den Leuten aufgezwungen, dann auch ihre Pausenzeiten außerhalb der Bezahlung zu machen oder irgendwas. Oder es werden auch Unterfirmen gegründet, wo die Pflegedienste dann ausgeliehen sind. Aber das ist auch vor ein paar Wochen ein Spiegel drüber. Aber das war nicht, also Marburg ist ja Röhrenklinikum, glaube ich. Und das war aber über in Hamburg, dieses Asklepios. Ist das nicht Vitos? Also Gießen-Marburg ist, glaube ich, beides Vitos. Das könnte auch sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich dachte, es war Rhön. Wobei, bei der Pflege würde ich noch gern nachschöpfen. Das Ding ist halt auch, wenn du jetzt zum Beispiel in der Behindertenwerkstatt arbeitest oder in der Intensivstation, sind es halt auch absolut unterschiedliche Tätigkeiten. Wenn ich halt Pflege... Ja, aber gleichwertig. Ist es für mich einfach so unglaublich verallgemeinert. Also du kannst nicht Behindertenwerkstatt Leute beim Basteln beaufsichtigen mit Intensivstation vergleichen. Das geht halt auch gar nicht. Ich hatte meine Bekannte, die hat für Wachkoma-Patienten Dienst geschoben. Also, ja gut, das ist dann auch so, mal was anderes. Ja, aber da bist du dann auch, fragst du dich dann, ist das ein cooler Job oder ist das eher krass halt, weil du ständig von Menschen umgeben sind, bis die gar nicht da sind. Also da wäre es dann wieder extrem schwierig, das zu werten, was ist mehr wert, was ist weniger wert, finde ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da hast du recht. In Betrieben, die kaufmännische und technische Berufe haben, sehen wir oft, dass die kaufmännischen Berufe, die überwiegend von Frauen getan werden, weniger oder schlechter bewertet sind als die technischen Berufe, obwohl man ähnliche Voraussetzungen mitbringen muss. Diese Pflicht. Dienstleistung, Produktion, den Unterschied hast du schon mal gehört, Manuela. Dann vor allem den kaufmännischen Berufe, also mit anderen Worten internen Kram oder was? Sachen, die nur kosten und nichts einbringen. Ja, das würde ich ja so gar nicht mal sagen, weil du brauchst ja eine Verwaltung zum Beispiel. Ja, aber ich meine, das ist in jeder Firma, das Geld muss ja verdient werden irgendwo. Und deswegen sind halt auch die Leute wichtiger, die Sachen machen, die irgendwie produktiv sind. Ja, aber abweichend davon gibt es ja schon, ab einem gewissen Gehaltsniveau dreht sich das ja. Und du brauchst ja also auch keine... Also ab einem gewissen, wenn du in der Hierarchie an einem gewissen Punkt bist, ist irgendwann deine Arbeit in der Verwaltung mehr wert als die desjenigen, der eigentlich das Produkt macht. Und dann extrem viel mehr wert, je weiter du hochgehst. Klar, die kleine Buchhalterin ist nicht so interessant, aber die Chefin der Buchhaltung verdient sicher in der großen Firma schon ein bisschen mehr. Weil halt auch die Chefin zuerst entlassen wird, wenn in der Buchhaltung was richtig schief läuft. Da kann man immer noch sagen, das war die Abteilungsleiterin der Abteilung Kreditwesen. Gehen Sie mal zu der. Ja, das stimmt. Es kommt auch immer aufs Unternehmen drauf an. Ich habe nur in einem großen Unternehmen gearbeitet und da war es halt echt ziemlich bitter. Die werden sich auch echt ärgern, weil sie, aber ich kenne die schon, die spalten die Firma jetzt weiter auf, damit sie nicht über die 500 Leute kommen, wo sie die Löhne offenlegen müssen. Weil das sie haben ja auch extra irgendwie ihre Holding aufgespalten, um dem Betriebsrat zu entgehen. Ah, das ist doch eh eigentlich schon fast gängige Praxis, weil du doch auch in die Krankenkasse weniger einzahlen musst, wenn du einfach halt dann 5 Jahresabschlüsse für 5 GmbHs machst, die du dann in ein Unternehmen zusammenlegst. Also das ist ekelhaft. Das wären einfach mal so Sachen, die eine Partei mal bekämpfen könnte in ihrem Programm, in ihrem Wahlversprechen. Aber da sehe ich meinen momentanen Favoriten, die FDP, sehe ich da auch nicht. Tja. Also ein momentaner Favorit heißt, was von der Scheiße soll ich eigentlich wählen? Und da die FDP angekündigt hat, im Falle einer Mitregierung dafür zu arbeiten, dass die Verträge mit den Islamverbänden gelöst werden, hat sie bei mir mal ein paar Pluspunkte gesammelt. Selbe bei mir. Die also mehr ist als ein Bericht schreiben, sondern der Bericht ist nur das Instrument, mit dem man überprüft, hat sich das Unternehmen damit auseinandergesetzt, betrifft 4000 Kapitalgesellschaften. Unternehmen, die im Übrigen jetzt schon einen umfangreichen Lagebericht vorlegen müssen und zukünftig eben auch über dieses wichtige Thema berichten müssen. Also keine neue Bürokratie, so wie oft gesagt wird, sondern wir docken an schon vorhandene Pflichten an. Letzter Punkt, der vierte Punkt. Es gibt im Gesetz außerdem eine Aufforderung, dass Unternehmen Prüfverfahren durchführen sollen. Das betrifft vor allem auch Arbeitgeber mit 500 Beschäftigten, also 6.300 Unternehmen. Hier geht es darum, es gibt schon längst standardisierte Verfahren, die auch Unternehmen wie zum Beispiel die Berliner Wasserbetriebe verwendet haben, um zu schauen, stimmt bei mir die Bewertung der Berufe? Und dann natürlich auch darüber zu reden, wie können Unterschiede abgebaut werden. Kern des Gesetzes ist, dass wir unterscheiden zwischen Unternehmen, die Tarif... Wie können Unterschiede abgebaut werden? Kern des Gesetzes ist, dass wir unterscheiden. Ich glaube, dass die Schleswig einfach nur keine Ahnung hat, was sie machen soll und einfach nur auf irgendwelche Verbände hört, einfach mal irgendwelchen Kram verabschiedet. Ich glaube, die ist da eher so, ich weiß nicht, wie so ein Paket, das bestellt worden ist und nicht abgeholt worden ist. Das ist so inhaltsleer, was die gute Frau von sich gibt. Ich kann das nicht bei jedem Politiker sagen in Deutschland momentan. Ja, eigentlich schon. Aber es tut mir einfach irgendwo weh, einfach dieses, was ist das für ein Gesetz? Ich, keine Ahnung. Die große Koalition so gewurschtet hat, die waren schon alle ziemlich minderwertig. Ich meine, wenn du mit Hartz IV aufstocken musst, was juckt dich dieses Gesetz? Arbeitsgerechtigkeit. Was? Ich weiß nicht. Soziale Partei, ja, ja. Gebunden sind oder Tarifverträge verbindlich anwenden und Unternehmen, die das nicht tun. Warum? Wir wissen, dass gerade Tarifbindung dazu führt, dass in der Regel die Lohnlücke kleiner ist. Deshalb ist es wichtig, dass diese Unternehmen natürlich vom Gesetz erfasst werden, aber mit vereinfachten Verfahren. Und dass die Unternehmen, die nichts haben, keine Tarifbindung und vielleicht sogar keinen Betriebsrat, dass die dann stärkere Auflagen haben. Das stärkt die Tarifbindung. Und zweites Kernstück dieses Gesetzes ist, dass wir auf die bewährte Sozialpartnerschaft in Unternehmen, dort wo sie da ist, setzen. Wir wollen also nicht, dass die Frau oder der Mann mit dem Auskunftsanspruch alleingelassen wird, sondern dass vor allem da, wo Betriebsräte sind, dieser Auskunftsanspruch über die Betriebsräte abgewickelt wird. Das stärkt dann auch die eigene Position. Ich erwarte, dass dieses Gesetz Ähnliches in Gang bringt wie das Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen. Es geht bei einem Gesetz auch darum, ein Thema zu platzieren, in den Köpfen zu platzieren, in der Arbeitskultur. Das ist völliger Schwachsinn. Ein Gesetz ist zur gesetzlichen Regelung von Verhältnissen da, aber es ist nicht ein Plakat, was du irgendwo hinstellst oder ein Schild, was du hochhältst. Das Ministerium schon. Ja, aber das, nein, halt das nein. System hat verfehlt. Nein, halt nein. Setzen. Sechs. Wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen. Das wird seit vielen, vielen Jahren in Deutschland diskutiert. Und wir sehen an dem Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen, dass konkrete gesetzliche Verpflichtungen auch etwas bewegt haben. Natürlich kann man nicht alles, was die letzten Jahrzehnte liegen geblieben ist, in einem Jahr aufholen. Und deshalb möchte ich auch mit diesem neuen Gesetz, dass wir stärker in der Wirtschaft, aber auch im öffentlichen Bereich uns dem Thema widmen, warum die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern so fest eingefroren ist. Wir können uns damit nicht zufrieden geben, dass es diesen Unterschied gibt. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass ich für die gleiche Arbeit genauso gut bezahlt werde. Bekommst als Frau, du doch. Das ist im Interesse der Frauen, aber auch im Übrigen im Interesse der Männer. Denn kein Mann kann wollen, dass seine Partnerin schlechter bezahlt wird, nur weil sie eine Frau ist. Und kein Vater kann wollen, dass seine Tochter trotz bester Ausbildung, gutem Studium schlechter bezahlt wird, nur weil sie eine Frau ist. Das ist ein Gerechtigkeitsthema und es ist wichtig, dass wir das jetzt voranbringen. Wir reden hier über ein Thema, was jeder Arbeitgeber im Kopf hat, die Bezahlung. Die Frage der Löhne ist der größte Kostenfaktor und deswegen hat man die nicht nur im Kopf, sondern auch in der Regel in automatisierten Programmen. Das Gesetz ist halt deshalb auch heftig umkämpft, weil es unterschiedliche Positionen gibt, ob man dieses Thema überhaupt in dieser sozusagen Stärke voranbringen soll. Ich finde es ganz wichtig, denn wir müssen im 21. Jahrhundert dafür sorgen, dass die gleichen Rechte von Frauen und Männern nicht nur in unserer Verfassung verankert. Current century. Digga, warte, sie hat mich misgendert. So, wie kann die einfach vorausgehen und sagen, dass es überhaupt immer noch Männer gibt in der Gesellschaft? Hallo? Nee. Es ist so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wenn es um Frauen geht, dann gibt es auch noch Männer. Schon eine harte Annahme, stimmt schon. Ja, schon richtig feministisch von der, sich da hinzustellen, zu sagen, hier für Gerechtigkeit und Männer, wir brauchen eure Hilfe, bitte. Das heißt doch immer, dass die Frauen in Lohnverhandlungen sich ungeschickter anstellen. Ja. Wenn jetzt die gute Frau Schwesig ankommen würde und sagen würde, wir wollen irgendwie spezielle Kurse anbieten. Da redet sie auch gleich noch drüber. Ja, also weißt du, Kurse, um besser verhandlungssicher zu werden, das sage ich, ja, mach. Da kann ich einen Sinn dahinter sehen, aber bei dem Gesetz denke ich mir einfach nur so, nein. Wenn nicht gleiche Leistung, ja, sorry, keine gleiche. Ja, aber weißt du, das ist halt so das Ding, so die Schwesig, ja, als Frau könnte ich jetzt genauso umdrehen und sagen, sie hier als Frau, ja, sollte ja auch was von ihrem Geld dann abgeben. Ja, so an die Leute, an die sie meint, dass sie da mehr Geld brauchen. Ich soll da mal hier Männern Entscheidungsfreiheit lassen? Das sind andere Frauen und das geht doch dann nicht. Du kannst das doch nur sexistisch machen. Du kannst doch nur Frauen mit Männern vergleichen. Also willst du mir sagen, so feminism.exe stop working? Ja, das hat sie ja gemeint. So, das ist so Gerechtigkeit dann. wenn die Frauen wissen, was die Männer machen, die Männer wissen, was die Frauen machen, aber untereinander halt eben nicht. Weil es ja die einzigen Unterschiede sind, die es gibt. Wenn sie verdient doch eigentlich als Politikerin jetzt mehr als irgendein anderer Mann auf der Straße. Wenn es wirklich um Sexismus geht, müsste sie also erklären, warum sie überhaupt als Frau eingelassen wird und diesen Job überhaupt bekommt und überhaupt dafür bezahlt wird. Ja? Denn wenn man schon die Möglichkeit hat, Frauen weniger zu bezahlen, weil sie Frauen sind, warum nicht einfach gleich Frauen nichts bezahlen? Warum ihnen überhaupt irgendwas bezahlen? Warum gibt es keine, im Turbokapitalismus keine Only Woman Company, wenn man denen so wenig bezahlen muss? Warum gibt es das nicht? Ja, also, ja. Warum hat nicht die Deutsche Bank, wenn die doch so ultra böse Banker sind, warum arbeiten dann nicht nur Frauen und in der Führungsetage nur Männer? Ja, dann natürlich das Patriarchat sich lieber mit Männern umgibt. Du weißt vor allem ganz genau, wie es wäre, wenn das Ganze umgekehrt wäre. Wenn es eine Lohnlücke in die andere Richtung gehen würde, dann würden wir nie mehr was anderes hören als, ihr strengt euch halt mehr an, seid doch mal mehr wie Frauen. Das ist genauso wie mit dem Unterschied, den es in der Bildung gegeben hat, wo es auch jahrelang hieß, von wegen, oh, Benachteiligung, Frauen studieren nicht so viel, Frauen kommen nicht an die Unis. Und jetzt sind sie da und jetzt sind sie die Mehrheit und dann heißt es so, oh, ja, dann strengt euch mal mehr an, seid mal mehr so wie Frauen. Ja, das Anstrengen, richtig. Ja, der Teil vom Anstrengen, das ist halt das, was der Feminismus verlernt hat, okay, dieses Anstrengen, etwas machen, ja. So, nicht einfach da sitzen und verlangen, das ist nicht machen, das ist so das Mindestding, ja. Ja, okay, cool, du hast dich angezogen, du bekommst dafür aber auch keine Trophäe, ja. Das ist so. Also, meine Frau hat in einer Ölfirma im mittleren Management gearbeitet und wurde vom Ölraffinerieleiter darauf angesprochen, ob sie darauf vorbereitet werden möchte, eine Führungsposition ganz oben in dem Unternehmen einzunehmen. Mhm. Und sie hat geantwortet, dass ihr die Anstrengung das nicht wert ist und dass sie in ihrer jetzigen Position zufrieden ist. Das sind manchmal auch so Sachen, so persönliche Lebensentscheidungen. Ja. Und ich hoffe, dass der Chef gleich mitgeschrieben hat für den entsprechenden Report. Na, weil bei ihr wäre das dann halt so gewesen, dass sie dann halt anstatt 8, manchmal 9 Stunden, dann 12, manchmal 14 Stunden hätte arbeiten müssen, aber halt auch das Dreifache verdient hätte. Also, ja. Das ist dann halt auch so eine Frage. Möchte ich dann wirklich 12 bis 14 Stunden arbeiten und auch fast jeden Samstag arbeiten? Oder nehme ich dann halt kein dreistelliges Gehalt? Das ist dann halt, weißt du, die Frage dann. Also Das ist ja eben genau so die Sache mit du kannst mit diesem Leitsatz, ja, du kannst alles haben, wenn du bereit bist, alles zu verlieren. Ja? So, wenn du kein Interesse hast an Familie, kein Interesse hast an und wirklich ganz klar Karriere machen willst und dich dann wirklich im Zaum hältst und nicht das alles kaputt zu machen, ja, dann bekommst du schon das Geld dafür zusammen, was die Leute da machen, wenn die so in höheren Manager- und Führungspositionen sind, ja. Aber dann entscheidet man sich halt an einem Tag einfach mal so, nee, ich habe jetzt den Typen da kennengelernt und so und ja, ich möchte halt mich mal schon so sesshaft machen und ich habe ja doch keine Kinder jetzt bis jetzt gehabt, wird mal Zeit und so, ja, dann, ja, das ist einfach ganz normal. Dann macht man halt so eine Entscheidung. Da ist nichts Schlimmes dran. Ich finde, Feminismus sollte viel eher Frauen dazu engagieren, dass sie die Berufe machen, die wichtig sind, bei denen sie mehr Geld bekommen, weil sie dann selbst eigenständig auf ihren Beinen stehen können. Aber das ist ja nicht das, was der Feminismus will. Aber das ist doch das Gender-Paradoxon. Du hast Gesellschaften wie jetzt zum Beispiel Iran, Pakistan, wo es einen Haufen weibliche Ingenieure gibt und dann guckst du dir Schweden an, die wirklich alles versuchen, um feministisch zu sein, mittlerweile auch feministische Außenpolitik haben, aber die Frauen eher in jetzt so traditionelle Frauenberufe reindrängen und keine Lust haben, Ingenieurin zu werden. Ja. Also das ist dieses Paradox, dass wenn es dir von der Gesellschaft verwehrt ist, dann machst du es und wenn du freie Entscheidung hast, dann machst du, was dir lieb ist. Und da kann man sich dann drüber streiten, ob jetzt spezielle Frauendomänen vielleicht noch von der Gesellschaft weniger gewertschätzt werden, aber halt nicht, dass es per se strukturelle Ungerechtigkeit gegenüber Frauen. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass Frauen... Sondern in der Lebenswirklichkeit stattfinden. Frage der Gerechtigkeit des Einkommens für Frauen von heute und im Übrigen ein ganz wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Altersarmut. Denn wir diskutieren alle in unserem Land, ja, gute Rente, Sicherung von Altersarmut, aber wer ist denn bei Altersarmut, wenn überhaupt, betroffen? Das sind die Frauen, wegen schlechteren... Wenn überhaupt, ja. Halt's Maul, Alter, Frauen betroffen von Altersarmut, ja, Männer wenn genauso. Wenn überhaupt, finde ja, ich auch gut. Wenn Spruch. Überhaupt, ey, sollen sie doch Kuchen fressen, ey. Ja, wer ist von Altersarmut, wenn überhaupt, betroffen? Geil. Jobchancen, schlechteren Bezahlmöglichkeiten und auch deshalb ist es wichtig, dass Frauen zukünftig auch gerechter bezahlt werden. Dieses Gesetz gilt für Frauen und Männer, allerdings muss die Vergleichsgruppe immer das andere Geschlecht sein. Aber dann haben Männer natürlich die Möglichkeit, sich auch zu vergleichen mit Bereichen, die vielleicht frauendominiert sind. Ursachen für die Lohnlücke haben private Hintergründe, aber können nicht einfach zur Privatsache der Frauen gemacht werden. Wenn ich mich entscheide für Kinder, wenn ich mich entscheide, meine Mutter zu pflegen, neben meinem Beruf, dann kann es nicht sein, dass ich damit als Frau oder eben auch als Mann alleine dastehe und dass ich deswegen berufliche Nachteile habe. Auch kann es, und das tut es ganz oft. Dann hat man das halt. Dann hat man die Möglichkeit, das Geld, was man angearbeitet hat, anzunehmen und auszugeben für die Eltern, damit sie entweder in ein Heim gebracht werden, da gut gepflegt werden, oder dass sie dann zu Hause von der Pflegerin gepflegt werden. Dafür gibt es doch die Johanniter zum Beispiel, ja, oder so lokale Sachen halt. Das gibt es doch alles. Auch im Gehalt. Die Frage, deswegen arbeiten ja viele in Teilzeit, wie man hier Beruf und Familie besser vereinbaren kann. Die Frage, dass ich mich einmal für Teilzeit entschieden habe und nicht mehr zurückkomme. Die Frage, ob es überhaupt in der Nähe adäquate Betreuungsangebote gibt. Die Frage, welche Perspektiven ich Frauen eröffne. Die haben ja auch alle mit dieser Lohnlücke zu tun. Diese Fragen sind keine Privatsache, sondern sind Verantwortung von Staat, von Politik, aber eben auch von Arbeitgebern. Und das wird sozusagen mit diesem Gesetz auch vorangebracht. Die Frage von Berichtspflichten, die knüpfen sich ja an das Handelsgesetzbuch. Und ist jetzt ja, der Rest glaube ich auch nicht so interessant, aber ich denke mal, nee. Das Wichtigste war dabei. Also das Video wird dann wahrscheinlich wieder in den Quellen sein, ne? Ja. Ja. Nee. Und was war jetzt mit den dressierten Sexobjekten? Die gab es letzte Woche. Ja, das ist ja die Frage zum Chat jetzt mehrmals gestellt worden und auch nochmal zur Aufklärung. Also wer das unbedingt wissen will, muss sich da unsere Analyse des Störenfrieder-Artikels im letzten Stream anhören. Da haben wir das erklärt mit den Sexobjekten. Das hier war reiner Clickbait. Ja. Ja, wir nehmen häufiger mal so Aussagen aus irgendwelchen Sachen, die Bild waren und ich meine, Clickbait ohne das entsprechende Ad-Revenue dahinter bringt auch nichts. Da haben wir auch immer so einen riesen Bauchladen eigentlich an Themen. Manchmal USA, manchmal Mittlerer Osten oder europäische Sachen, also in der europäischen Öffentlichkeit oder speziell deutsche. Das ist eigentlich recht schwer, einen guten, passenden Titel zu finden, der auch alles abdeckt. Also, und irgendwie hat sich das ja auch bewährt, die relativ sinnfreien Titel zu nehmen. Keine Ahnung warum, aber auch nochmal vielen Dank, dass ihr uns diese Woche über 2.500 Abos gehoben habt. Übrigens. Ja, Mann. Sehr cool. Ihr seid großartig. Macht weiter, wir wollen mehr, gebt uns. So. Ach was. Nee, aber es macht mich schon echt demütig, wenn ich sehe, was wir für Wiedergabezeiten haben und wie lange sich Leute irgendwie mit unserem Schwachsinn befassen. Finde ich echt großartig. Ihr seht es wahrscheinlich nie, also weil wir halt einen eigenen also Affen-Chat haben bei uns, so eine Gruppe, aber wir schauen halt schon auf die Statistiken, auf die Views so pro Video und wenn die dann so Meilensteine haben, dann teilen wir das halt und es ist halt echt ein Erlebnis, so dabei sein zu können. Also danke. Die Gesellschaft muss sich gendern. Vergesst das nicht. Ja. Ich denke, man soll sich nicht gendern lassen. Ist alles vorbei. Stimmt. Alles vorbei.